Krähennest Sitzungspodcast. Transparenz für die Ohren. Dann würde ich sagen, ich eröffne mal die Vorstandssitzung. Ich stelle fest, wir sind beschlussfähig. Es wurde ordnungsgemäß eingeladen. Wer möchte denn den Versammlungsleiter machen? Ich habe letztes Mal schon. Frag erstmal, wer protokollieren möchte. Ich mache Protokoll. Der Alex macht Protokoll, wunderbar. Jemand was dagegen? Auf gar keinen Fall. Wer möchte entsprechend den Versammlungsleiter geben? Wenn ich kurz zu Ende kopieren darf, dann mache ich das gleich. Okay. So, wir beginnen heute um 20.53 Uhr pünktlich wie immer. Stimmt, jemand anders protokolliert ja als ich. Haha, okay, ich habe nichts gemacht. Ralf fehlt entschuldigt. Unentschuldigt ist, glaube ich, keiner. Das hatten wir alles schon. Ich pflege später meinen Tätigkeitsbericht ein, der allerdings ziemlich klein ausfällt, weil ich im Moment mit Diplom beschäftigt bin und das sich auch so früh nicht ändern wird. So, dann haben wir einen vertagten Antrag direkt zu Beginn. Und zwar geht es hier um Meltwater und Echobot. Genau, da war ja letztes Mal die Frage, ob da jemand jetzt mal anwesend ist, der uns zu diesen Dingen was sagen kann. Also wir haben heute eine Mail von Achim bekommen, der hat uns versprochen, dass der Engelbert kommt. Ja gut, da der Engelbert nicht da zu sein scheint, würde ich jetzt einfach das hinten überkippen lassen und dann sagen, wir reden da gleich nochmal drüber. Ja, lass uns das erstmal später verschieben. Dann haben wir unsere Solidarprinzip für die Marina Kassel, wo wir darüber gesprochen haben, ob wir die Marina in irgendeiner Form unterstützen, wenn der Bund nicht unterstützen kann. Und da war unser Vorschlag, ein Budget freizusetzen für die, die sich die Teilnahme nicht leisten können, oder einen Teil der Sachkosten zu übernehmen. Und da wollte der Fitz sich drum kümmern, dass er den Hendrik angeschrieben hat oder anspricht. Fitz, hast du das gemacht? Nein, ich habe es vergessen. Schande über mich. Ich werde das sofort annehmen. Tieren und Federn. Warum höre ich mich so komisch an? Ich weiß nicht. Du hörst dich an wie in Watte. Wie was? In einem Rohr mit Watte. Ist besser? Das ist auch so in Ordnung. Da bin ja Watte quasi. Also ich kümmere mich drum. Hendrik, was war die Original-Ticketnummer nochmal? 70981. Gut, ja, dann sagen wir einfach mal, hat jemand gerade gesprochen? Nee, ich glaube, das ist diese Bridge. Ach so, ja, die Bridge darf ja auch nicht im Sprechen sein. Außer sie möchte sprechen, die Bridge. Ja, dann übergehen wir diesen Antrag großzügig und fahren fort mit Mitgliedsantrag Anfrage. Babak hat geschrieben, würdet ihr eventuell die von uns bestätigten Mitglieder für den nächsten Montag, an dem wir unsere KMV haben, nehmen? Da steht jetzt überhaupt nichts zu und ist auch irgendwie... Ist wahrscheinlich das sind das Namen von Mitgliedern und die haben ja im Protokoll nichts zu suchen. Ich denke auch. Sieht komisch aus. Lieber Protokollant, bitte löschen Sie dies. So. Ach ja, jetzt ist der Speicher... Ich glaube, wir sollten das aber vielleicht trotzdem irgendwie entwickeln oder nicht. Ich sehe gerade, das Speichermedium haben wir jetzt doppelt drin. Dann mache ich das unten wieder raus. So, da haben wir die Bereitstellung von Finanzmitteln für ein externes Speichermedium. Der Vorstand möge beschließen, die externe Festplatte für die ausgelagerte Speicherung unseres Backups tralala für 88,90 Euro. Es kommt aus der AG Technik. Wir mögen die AG Technik. Ist da noch Diskussionsbedarf oder kann irgendjemand etwas dagegen sagen? Nochmal kurz zu dem vorherigen Antrag von Babak. Also da geht es wohl um die Einpflege dieser Mitglieder, die der KV Köln bestätigt hat. Carsten, sind die nicht dann automatisch schon eingepflegt? Nein, der Jörg muss da noch einmal rüber ins Sage mit den Usern. Sag mal eine Nummer von einem derer. Ja, da gibt's halt keine. Also der Babak hat da eine recht leere Mail geschrieben, wo halt genau dieser Text nur drin steht, weil die wahrscheinlich nicht mal Mitgliedsnummern haben im Moment. Weil ich hab heute welche halt angeschrieben, automatisiert, und da war ein Block Kölner bei. Das bedeutet, dass die schon im Portal sind? Der Block Kölner heute ist im Portal. Die sind fertig. Die sind durch. Ich weiß aber jetzt natürlich nicht, ob es die sind. Tja, das ist eine gute Frage, da Babak da nichts spezifiziert hat. Kannst du nachschauen, wann die Kölner das letzte Mal bestätigt haben? Den Timestamp sehe ich jetzt nicht sofort, nee. Aber das sind 42er Nummern, ziemlich hoch. Naja, könntest du dich irgendwie drum kümmern und den Babak notfalls irgendwie nochmal kontaktieren? Ja, vielleicht kann Thomas 1, der gerade ins Sprechen gekommen ist, was dazu sagen. Oder auch nicht. Ja, dann gucke ich halt, welche sind. Okay. Hat er denn wenigstens geschrieben, welchen Montag er meint? Nee, aber die haben ja jetzt hier in wenigen Tagen irgendwie die Mitgliederversammlung. Ja, muss ich gucken. Okay, möchte noch jemand was dazu sagen? Ich hatte halt mit dem Jörg da gut telefoniert, der wollte sich auch darum kümmern. Fehlt Jörg eigentlich entschuldigt oder unentschuldigt? Entschuldigt, selbstverständlich. Wunderbar, das war eben oben noch nicht eingetragen. Gut, dann, wenn dazu nicht noch irgendwie eine Anmerkung ist, würde ich zu einem Antrag unserer geschätzten AG Technik übergehen, da es sich um ein externes Speichermedium handelt, im Wert von 88,90 Euro. Und ob wir das bitte kaufen und dem LV-Inventar zuführen würden. Gibt es da irgendeine Gegenrede? Wenn es keine Gegenrede gibt, würde ich sagen, dass wir das einstimmig angenommen haben. Dann fahren wir fort mit dem Ticket 72044, Anschaffung und Piratisierung eines Transporters. Lieber Fitz, bitte sprich zu deinem Antrag. Warte mal kurz zu dem davor. Wer besorgt denn das Teil jetzt? Wer das besorgt? Ja, wer wird aktiv? Schon längst besorgt. Cool, okay. Ist im November besorgt worden, um die Datensicherung im Rechenzentrum an externen Stellen noch aufzubewahren. Alles klar, gut, dann braucht ihr jetzt nur noch die Rechnung einreichen. Genau. Also angesichts der fortgeschrittenen Stunde unserer noch langen Tagesordnung und dem nicht öffentlichen Teil, der noch kommt, möchte ich den Antrag verschieben. Okay. So, Antrag auf Finanzmittel für die AV Pampa. Andreas, möchtest du was dazu sagen? Mainman, Andreas, möchtest du das selber vorstellen? Wenn nicht, dann werde ich das jetzt tun. Gut, dann nicht. Hiermit beantrage ich für die Aufstellungsversammlung in meiner Tagen einen Betrag, um notwendige Anschaffungen besorgen zu können. Dazu gehört sämtliches Material, das wir für Aufbau und so weiter brauchen. Toso hatte ihm auf dem BPT einen Betrag von 500 Euro genannt, den man so Pi mal Daumen benötigt, daher die Summe. Möchte irgendjemand von uns was dazu sagen? Da sind auch Flyer mit drin, die dafür sind den Leuten so ein bisschen zu sagen, wo was zu finden ist in dem näheren Umfeld und was für Möglichkeiten der Abendplanung es gibt. Ich habe gestern auch noch mit dem Andreas dazu gesprochen und es ist halt für diverse Kleinmaterialien auf der AV, die da eben noch angeschafft werden müssen, inklusive dieser Flyer. Okay, also ich halte 500 Euro jetzt auch nicht für zu hoch, weil wir ja wissen, wie das ist, wenn du mal kurz im Baumarkt fährst und Sachen holst, die du unbedingt brauchst. Und dann ist das Geld flott weg. Wenn was überbleibt, können wir es immer noch wieder irgendwie zurückpflegen. Möchte irgendjemand sich dagegen aussprechen? Also ich auf jeden Fall nicht, zumal der Betrag ja auch in ungefähr von Toso so empfohlen wurde. Und der hat da ja auch einiges an Erfahrung. Okay, dann, wenn niemand etwas dagegen hat, würde ich sagen, dass der Antrag einstimmig angenommen ist. Es sei denn, alle enthalten sich. Möchte sich jemand enthalten? Ha, da habe ich ja nochmal Glück gehabt. So, dann haben wir den nächsten Antrag, und zwar auch von Andreas. Da geht es darum, dass er ein Budget von 350 Euro für die AG Schnittchen beantragt, entweder ebenfalls auf sein Konto oder er leitet es weiter nach Absprache. Ich habe da nichts gegen. Möchte jemand von euch was dazu sagen? Ich bin da etwas verwirrt. Also wir sollen jetzt in Vorkasse gehen für die AG-Schnittchen? Es ist ja das Essen, was sie ausgeben für die Presse. Also sie sind ja nicht mehr zuständig für das Catering von uns allen. Dafür gibt's ja diesen Caterer in der Halle, soweit ich das verstanden habe. Und das Catering für die Presse wird halt anscheinend dann von uns gestellt. Ist es denn okay für dich, Steffi, dass wir quasi eine Barkasse eröffnen für das Catering? Also ich würde da gerne nochmal zu der AG Schnittchen mit Andreas sprechen, beziehungsweise auch gerne mit Babak, wo ich verstehen kann, dass er sagt, er möchte das in Vorkasse haben, weil da ja doch einige Schwierigkeiten in der Vergangenheit waren. Aber das würden wir dann irgendwie regeln. Das kriegen wir schon hin. Also von der Höhe her passt das. Und wie wir das jetzt übergeben, überweisen, würde ich gerne noch mit den beiden besprechen. Okay, wenn du keine Bauchschmerzen mit hast, ist das okay. Da wir gerade die Aufmerksamkeit von Andreas haben, an mich ist herangetragen worden, dass man da gerne abends Glühwein trinken würde, wenn es möglich ist. Ich weiß gar nicht, ob er überhaupt hören kann, weil er eben im Chat schrieb, er hätte seinen Namen gehört, aber die Bridge ist abgestürzt und funktioniert nicht mehr. Und dass es 5 bis 10 Minuten dauert, dann bekommt er eine neue. Ja, dann soll halt irgendjemand Glühwein besorgen. Irgendjemand TM, besorge bitte Glühwein. Machen wir eigentlich eine Aufnahme? Hat jemand drauf gedrückt? Ja, der hat drauf gedrückt. Gut gemacht. Der Fitz bringt welchen mit. Haha. Ich kann so eine Feuerzangenbowle mitbringen. Also irgendjemand TM muss das natürlich dann auch später im, in der Aufnahme hören, ne? Nicht, dass das dann... Ja, also Feuerzangenbowle bin ich total dafür. Und auch für Glühwein natürlich. Ja, klar, auf jeden Fall. Aber ich glaube, das ist jetzt nicht Kern dieses Antrags. Ich glaube, da geht es dann wirklich um die Betreuung der Presse und das Essen und Getränke und so weiter, auch für die Helfer. Genau, also sollen wir auch darüber abstimmen? Ich würde sagen, ist jemand dagegen oder hat jemand eine Enthaltung? Und das riecht ja schon, dass Steffi nicht erst mit denen mal trotzdem eine Rücksprache halten wollte, oder ist das jetzt unabhängig davon? Ja, wir beschließen das Budget und Steffi regelt, okay, okay, wie das übertragen wird. Genau. Wer eine Gegenrede hat oder eine Enthaltung, der schweige für immer. Wunderbar, damit ist dieser Antrag einstimmig angenommen. Vielen Dank. Ich fechte diese Vorstandssitzung an aufgrund nicht eingehaltener Formalitäten. Entschuldigung, ich habe am Ende noch eingeschoben, das ist einstimmig angenommen. So, außerdem freut ihr euch doch, dass ich da wieder so schnell durchgaloppiere. Gebt's doch zu. Ich wollte eher fragen, ob wir das Protokoll angenommen haben von der letzten Sitzung. Ah, nee. Haben wir nicht, du hast recht. Ja, das schneidet der Extra-Tobi dann bitte wieder an den Anfang. Und zwar frage ich jetzt, ob wir das Protokoll der letzten Sitzung angenommen haben. Hat jemand etwas dagegen oder enthält sich? Ich enthalte mich. Ich enthalte mich an der Stelle auch, ich habe es nicht gelesen. Ich habe es auch nicht gelesen. Tja, dann vertagen wir das doch. Ja, wenn das geht, dann vertagen wir das. Nö, geht nicht. Okay, was machen wir jetzt? Wir können dann nochmal eben drüber lesen. Okay, wir schieben eine 5-minütige Pipi-Pause ein. Okay, ich würde sie annehmen. Ich auch. Ja, ich auch. Ich war niemals dagegen. Ich auch. Carsten hat nicht ich auch gesagt. Nö, du hast ja gefragt, wer dagegen ist eben. War ich nicht. Ja, das ist ja wundervoll. Dann sind wir alle, ne? So, schick. In der Statistik fehlen noch die Mitglieder. Ja, gut. So, in welcher Zeile waren wir denn offiziell? Da. Wir waren bei Zeile 266. Hat jemand etwas dagegen, dass ich fortfahre? Nein. So. Es wird ein Budget für die Fahrkostenerstattung für NRW-Piraten für den Landeswahlkampf in Niedersachsen gestellt. Der Landesverband NRW übernimmt die Fahrkosten in Höhe von 3.000 Euro für Fahrten mit PKW, Deutsche Bahn, zweite Klasse. Kosten werden nach Kilometer abgerechnet, entsprechend der Beauftragung und dem dazugehörigen Reisekostenformular des LV-NRW. Sollte das Budget nicht komplett abgerufen werden, fällt der Restbetrag an den LV-NRW zurück. Antragsteller ist Andreas Graf, Sandra Scheck, Olaf B. aus Soos und Jamie Grund. Gibt es hier Redebedarf? Wir haben zur Wahl in Saarland, glaube ich, entsprechend das auch letztes Jahr aufgesetzt, mit halt der Bitte, dass möglichst in Fahrgemeinschaften gefahren wird und nicht jeder einzeln irgendwie jetzt mit seinem Privat-Pkw da hochfährt. Also für Fahrgemeinschaften würden wir das mit übernehmen und leider ist es nicht groß abgerufen worden. Ich glaube, es gab ein oder zwei Leute, die wirklich einen Antrag gestellt haben. Insofern wurde das Budget bei weitem nicht auch nur ansatzweise ausgeschöpft. Also entsprechend können wir das ja hier machen und ich halte das für eine gute Sache. Ich finde das auch sehr gut. Wir können ja noch reinschreiben, dass bitte in Fahrgemeinschaften gefahren werden soll und ja. Ich bin da auch für. Dann würde ich dem Antrag, so wie er ist, zustimmen. Möchte jemand diesen Antrag ablehnen oder möchte sich enthalten? Gut, dann scheint der Antrag einstimmig angenommen zu sein. Also, nun alle nach Niedersachsen und helfen. Genau, kann man nicht oft genug sagen. Ab, setzt euch in die Autos, schreibt euch die Kilometer auf, fahrt dahin, macht. Die Niedersachsen sind auch total nett. Es haben auch welche auf meiner Couch geschlafen, als wir hier Wahlkampf hatten. Die sind alle ziemlich cool und also ich kann euch nur empfehlen, da hinzufahren. Die sind auch, wenn dann die Wahlparty ist, ein feierkräftiges Völkchen. Aber nicht nur zum Feiern. So, da ist schon der Antrag auf den nicht öffentlichen Sitzungsteil. Sollen wir den jetzt behandeln oder weiter nach unten schieben? Wir können ihn ja schon mal abstimmen. Hat irgendjemand von uns etwas gegen einen nicht öffentlichen Sitzungsteil oder enthält sich? Nee, Entschuldigung, ich würde nochmal kurz zu dem Antrag zurück, um nochmal die Formalitäten ein bisschen zu erläutern, damit ihr das auch einreichen könnt. Also wir können ja nicht einfach so sagen, okay, ich war jetzt in Niedersachsen und alles ist prima. Also die Leute sollten sich wenigstens vor Ort von irgendeinem Niedersachsen irgendein Dokument geben lassen, dass sie auch da waren oder, keine Ahnung, ein Foto mit der niedersächsischen Zeitung machen, was weiß ich, damit man wenigstens sehen kann, okay, die Leute waren da. Ansonsten bitte den Reisenkostenantrag ausfüllen, der ist im Verwaltungsportal verlinkt, und bitte dazu noch eine Routenplanung, damit wir auch nachvollziehen können, wohin es ging und wie viele Kilometer gefahren worden sind. Also das natürlich nur, wenn man mit dem PKW fährt. Also das mit dem Nachweis finde ich irgendwie ein bisschen komisch, weil man macht das ja auch sonst irgendwie nicht, ein Foto von sich auf dem Stammtisch, wenn man einen Vortrag gehalten hat, dass man auch da war. Ja, aber da gibt es dann Leute, die auch sagen können, okay, da war jemand, der einen Vortrag gehalten hat. Also es handelt sich nicht hier schließlich um eine Beauftragung, und wir verzichten jetzt schon darauf, dass sie einen Bericht machen, aber man sollte vielleicht doch, damit, ich meine, wir zahlen hier Geld, und wenn jetzt jemand sagt, ja, aber ich war in Niedersachsen und keiner kann es je nachweisen, finde ich das ein bisschen fraglich. Also ich denke mal, da die meisten zu mehreren fahren, gibt es ja dann auch mehrere Piraten, die das bezeugen können. Und da ja gerne, und da hat es ja schon viele gegeben, dann von den Aktionen in Niedersachsen getwittert wird mit Bild und so weiter, sollte man sowas tun, das dann als Nachweis ausreichend nehmen. Ich würde vorschlagen, einfach eine Tankquittung einscannen, mitschicken. Dann sieht man ja, wo getankt worden ist, wann getankt worden ist. Und das könnte eigentlich auch ausreichen, oder? Ja, okay. Also irgendein Nachweis, dass man da war. Also damals zur Saarlandwahl haben wir gesagt, okay, bitte vorher mit dem Koordinator im Saarland, dem Wahlkampfkoordinator, Kontakt aufnehmen, damit man auch irgendwo zielgerichtet hinfährt, wo man auch benötigt wird. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob solche Möglichkeiten auch für Niedersachsen bestehen. Ja gut, aber irgendein Nachweis, und das sollte dann schon reichen. Okay, nicht öffentlicher Sitzungsteil. Genau. Ist irgendjemand dagegen oder enthält sich, einen nicht öffentlichen Sitzungsteil zu machen? Wir haben ihn nötig. Gut, dann wird in Anschluss an diese Sitzung ein nicht öffentlicher Sitzungsteil stattfinden. Geben wir Hinweise? Warum? Wir haben Krawallnudeln und möchten darüber sprechen, wie es damit weitergeht. Reicht das so als Begründung? Mir persönlich, ja. Und wegen Personal, persönlicher Dinger quasi. Genau, und Husky schrieb eben irgendwas von wegen, dass es in Lippe Sachen gibt, die wir wissen sollten. Wenn man sagt, was man wissen sollte, dann klingt das eher so wie, es ist etwas Gefahr im Verzug oder so. Ist es jetzt was auch für den nicht öffentlichen Teil? Ich wäre bereit, das öffentlich zu sagen. Es kann aber genauso nicht öffentlich stattfinden. Das ist mir egal. Fakt ist nur, dass halt Sachen sind, über die der Landesvorstand informiert sein sollte. Also wenn es Personen betrifft, dann bitte nicht öffentlich. Ich bin informiert, ich kann das gleich weitertragen. Gut, dann wissen wir da Bescheid. Danke. Auch über die neuesten Sachen? Nö, also ich weiß ja nicht, was neu ist. Vielleicht können wir den Husky einfach... Ich erzähl's euch aber nachher, ich will jetzt nicht stören. Genau, wir holen dich dann einfach mit in die Sitzung dann. Also Husky, bitte noch da bleiben, wenn wir gleich in den nicht öffentlichen Teil gehen, damit wir dich dahin ziehen können. So, dann gibt es hier einen Finanzantrag zum Neujahrsanschreiben Wuppertal. Es fehlt hier der Antragsteller. Er ist auf einer Besprechung und hat mich gebeten, das zu übernehmen. Nee, da stand ja auch keiner im Antrag drin. Genau, also es ist nicht so, dass der Antragsteller fehlt, weil er sich in Luft aufgelöst hat, sondern weil er halt einfach jetzt nicht im Protokoll steht. Und wenn Stefan Kottas. Stefan Kottas, und ich kopiere den Antrag nochmal vernünftig rein. Ja, genau. Du kopierst ihn nochmal vernünftig rein, und es geht um ein Budget von 100 Euro für Porto, für Briefumschläge aus Mitteln des VKV. Ja, wobei wir das eigentlich auch dann im Umlauf machen könnten. Okay, das geht eigentlich jetzt eher ums Porto. Also Briefumschläge, habe ich heute gehört, haben wir noch ausreichend verfügbar, die werden wir so zur Verfügung stellen. Es wird wahrscheinlich per Infopost rausgehen, das heißt maximal 129 mal 25 Cent Porto. Gibt es jetzt noch Infopost? Ja, wir klären jetzt noch die rechtliche Sache mit der Post. Wenn wir ganz unten noch zu Spenden aufrufen und alles gleich ist, können wir es theoretisch mit ab 50 Stück ab Infopost machen. Ansonsten würden 58 Cent anfallen. Das wären wir aber trotzdem bereit, auch ein VKV-Budget zu finanzieren, falls ihr zustimmt. Also wenn wir nichts haben, was massiv dagegen spricht und es das VKV-Budget ist, dann stimmen wir dem doch zu. Ja. Ich gebe zu bedenken, dass laut Verwaltungsportal die Wuppertaler lediglich ein Budget von 25,20 Euro haben. Lol. Weh? Das kann aber auch nicht ganz sein, oder? Ja, da muss man dann das Kleingedruckte lesen, Goxi, dass diese Zahlen halt noch nicht vollständig sind und das Ganze noch im Alpha-Stadium ist. Ja, das habe ich zur Kenntnis genommen. Ich habe das Kleingedruckte gelesen. Ich weiß nicht, und ihr wisst auch nicht, wie viel Kontostand die Wuppertaler haben, oder? Naja, es hat ein neues Jahr angefangen, ne? Und das heißt, dass auch wieder neue Zuflüsse drauf kommen. Also die 100 Euro werden die schon haben. Es ist halt kein Parteienfinanzierungsgeld und die Mitgliedsbeiträge sind natürlich noch nicht da. Deswegen neues Geschäftsjahr, geringer Betrag im Moment. Und es ist ja auch der Betrag aus diesem Jahr. Das heißt, der vom Vorjahr ist ja noch gar nicht abgerechnet und nicht dazu. Gut, also angenommen, einstimmig, ja? Ja. Gut, vielen Dank. So, dann haben wir hier AG Technik, Antrag Netzwerk. Und zwar möge der Vorstand beschließen, die Anschaffung für folgende Hardware, die ich natürlich nicht entziffern kann. Die Kosten belaufen sich auf 1.501,34 Euro. Okay. Und ja, das sind dann, glaube ich, zwei Rechner, die angeschafft werden sollen. Oder Drucker, was ist das? Nee, das sind Switches. Ach, Switches. Ja, Switches brauchen wir immer. So, da hab ich was zu. Müssen die Dinger so teuer sein? Und was genau ist das? Also ich hätte es ganz nett gefunden, wenn da auch irgendwie bis zwei, drei Sätze zur technischen Ausstattung beigestanden haben, weil ich einfach, ja gut, ich hatte jetzt keine Lust nachzugucken, aber trotzdem interessant zu wissen. Ich weiß, ich habe auch keine Preisvorstellung jetzt davon, so, aber... Möchtest du kurz eine Erklärung haben? Ja, bitte, natürlich. Also wir hatten erst versucht, mit einem günstigen Switch in einer Evaluierung die Funktion mit einem günstigen Gerät abzubilden. Das hat leider unseren Ansprüchen nicht entsprochen in dem Falle, sodass wir gewisse Kernfunktionen, die diese Geräte können, mit dem günstigen Gerät überhaupt nicht oder beziehungsweise nur schlecht abbilden können. Und ja, sag doch mal. Zum Beispiel DOS Protection konnte man nur an- oder ausschalten. Okay. Oder wie zum Beispiel, dass die Geräte bei einer Konfigurationsänderung neu gestartet werden müssen. Das würde ungefähr das Netzwerk auf einem LPT für ungefähr eine Minute lahmlegen, sobald wir eine Konfigurationsänderung da vornehmen. Das ist ein Grund, der ist komplett inakzeptabel für so ein Gerät, weil wir müssen Konfigurationen ändern, ohne dass das Gerät neu starten muss. Und wir hatten schon vorher in einer AG-Technik-Sitzung darüber besprochen, welche Geräte es gibt, welche Geräte wir benötigen würden und haben es halt erstmal, wie gesagt, mit dem günstigeren Gerät versucht. Das Gerät ist auch wieder zurückgegangen. Und dann haben wir halt dementsprechend unser Fazit rausgezogen und haben uns dazu entschlossen, einen Antrag für die teureren HP-Geräte in dem Falle zu stellen, weil wir mit diesen Geräten die benötigten Funktionen abbilden können, beziehungsweise die benötigten Funktionen auch dementsprechend konfigurieren können. Ja, danke schon mal dafür. Okay, hat noch jemand Fragen dazu? Noch eine Anschlussfrage noch. Wie viel könnt ihr jetzt damit verswitchen? Diese Switches sind jetzt nicht direkt zum Verteilen von einzelnen Netzwerkports auf End-User, also auf die User vor Ort, sondern diese Switches sind managebar komplett bis ins kleinste Detail, sodass wir interne Infrastruktursachen auch aufsplitten können, ohne zusätzliche Kabel verlegen zu müssen. Wo wir halt bisher immer ein zusätzliches Kabel verlegen müssen, können wir das jetzt programmieren auf den Switchen und können das dementsprechend ohne ein neues Kabel zu legen, an gewissen Punkten der Halle in unserem Netzwerkplan zur Verfügung stellen. Und diese Switche stellen im Endeffekt das Kernnetzwerk dar und von da aus geht's auf die vorhandenen Switche. Im Gegensatz dazu können wir halt gewisse Probleme damit beseitigen, wie zum Beispiel fremde DHCP-Server in einem Netzwerk, das heißt, die Netzwerke stören können. Können wir die damit komplett beseitigen, diese Probleme, beziehungsweise bis auf diese Segmente, wo die halt nicht mehr verwaltet werden, also mit dem bisherigen Equipment. Gut, danke dir. Und B, das Netzwerk fällt nochmal auf. Raus. Ist jetzt persönlich für verantwortlich für alles. Also ihr habt auch genügend Erfahrung im Umgang mit dem Switch oder müssen wir da noch eine Schulung für hinterher schieben? Nein, also wir müssen halt unsere Planung auf den Geräten umsetzen, die dementsprechend auch evaluieren in der Teststellung. Das ist jetzt fürs Wochenende geplant. Und umsetzen können wir das, ja. Könnte man da vielleicht eventuell noch eine Beauftragung aussprechen wegen Versicherung, falls mir was auf dem Weg passiert, wenn ich nach Tim fahre und so? Ist das, wieso, das wird doch eh aus Landesmittel angeschaffen. Ist das nicht dann eh irgendwie versichert bei uns, oder? Es geht sich nicht, glaube ich, in dem Fall um die Geräte, sondern um die Person. Ob der Person was passiert, wenn sie zu dir fährt mit dem Switch? So auf dem Fuß fallen der Switch, oder wie? Nee, nicht mit dem Switch, sondern auf dem Weg. Ihr seid nicht sowieso verkehrt. Im Rahmen von Parteihandlungen versichert, also mit einer Haftpflichtversicherung vom Bund. Also meine Info war, das ging nur mit Beauftragung. Also wenn ihr zu Schaden kommt als Parteimitglieder, wenn ihr irgendetwas für die Partei ausführt, wie zum Beispiel jetzt hier Technik betreut, dann seid ihr da versichert. Oder geht es jetzt dir darum, dass du Reisekosten abrechnen möchtest? Was vollkommen legitim ist. Okay, keine Antwort. Nö, da war ich mir jetzt noch nicht einig. Aber ich glaube, das zahle ich so, aber wäre schon besser, wenn, weil so viel Geld habe ich auch nicht als Schüler, von daher. Ja, kein Thema. Also können wir dir durchaus eine Beauftragung geben, damit das Gerät halt hier vernünftig konfiguriert und was auch immer wird. Dann packen wir das noch mit rein, wenn meine Vorstandskollegen hier kein Problem damit haben. Nein, das geht schon. Dann würde ich das gerne abstimmen, wenn keine Anmerkungen mehr dazu sind. Ist jemand gegen diesen Antrag oder enthält sich? Dann ist der Antrag so angenommen einstimmig. Habt ihr das auch schon bestellt oder muss das noch bestellt werden? Das haben wir noch nicht bestellt. Das wird dementsprechend morgen früh direkt bestellt, damit wir das Freitag da haben. Okay. Ihr reicht dann die Rechnung ein oder wie macht ihr das? Wir reichen die Rechnung ein. Okay. Gut. Dann kommen wir zum nächsten Antrag. Und zwar kam der von Ralf. Da geht es um Tischflex. Und zwar wurde spontan der Bedarf von mindestens 16 Tischflex zusammengestellt. Und zwar sind das diese kleinen Fahnen, die man, wenn man auf Stammtischen ist und Ähnlichem, kann man die sich auf den Tisch stellen. Ich weiß nicht, sind das die kleinen oder sind das die großen? Die sind Tableflex. Die Tableflex. Dann sind das halt solche, die man sich in der Mitte auf dem Stammtisch auf den Tisch stellt, damit andere Leute, die ein Bier trinken, auch sehen können, oh, die Partei ist auch da. Und da schlägt er vor, dass wir 30 Beachflex bestellen und die würden dann 637,64 € kosten, die wir dann, die man dann eben auch bekommen kann bei uns. Gibt es da Gesprächsbedarf? Vielleicht noch eine Frage, jetzt sind wir ja vielleicht ein paar andere Leute auch hier als bei der Regiomambe. Im Antrag sind verschiedene Leute genannt, die für die Stammtische in Mönchengladbach, in Peru, Siegen-Wittgenstein, Kreis Warendorf, Bonn, Aachen, Gelsenkirchen, Dortmund und Düsseldorf Bedarf angemeldet haben. Hat sonst noch jemand Bedarf an diesen Tableflex? Ja, im Kreis Borken, ich hatte vergessen mich einzutragen. Wie viele? Zwei. Ich glaube, in Neuss haben wir nur eine für den Neusser Stammtisch. Ich würde das dann nachher nochmal auf die Mailingliste kippen, ob die anderen Stammtische nicht auch noch irgendwie ein, zwei haben wollen. Okay, sonst scheint kein weiterer Bedarf zu sein. Orianda schreibt in Krefeld bitte 2. Wer ist da der Ansprechpartner? Nehmen wir den Vorstand. Die Frage ist, kommen wir dann überhaupt mit 30 aus? Naja, wird wahrscheinlich knapp. Husky, man hört dich leider nicht, wenn du sprechen möchtest. Für den Rhein-Erft-Kreis sollten es auch 4 sein, sowohl für den Wanderstammtisch als auch für verschiedene Crews. Da fehlen anscheinend verschiedene Kreise aus dem Pad, wo die ursprünglich eingetragen waren. Ja, so auch Lippe mit 3 Flaggen oder Tischständern. Aber auch noch eine ganz kurze Anmerkung dazu. Wir persönlich, die darüber gesprochen haben, sind zu der Erkenntnis gekommen, dass zum einen der Preis doch sehr hoch ist und dass das Aussehen und die Qualität dem vielleicht nicht ganz gerecht wird, ist vielleicht die Überlegung, ob man das dann so flächendeckend breit macht. Glaub mir, also die Dinger sind besser als das, was wir vorher hatten aus Österreich. Gut, dann 3 für uns. Ja, damit habt ihr ja schon über 30 zusammen. Genau. Damit wird die Bestellung jetzt schon nicht mehr reichen. Wir können auch dieses Pad mit den für die Tisch-Beach-Flag einfach nochmal über die Info kippen und da dann nochmal gucken, ob Leute dazukommen, damit wir überhaupt eine ordentliche Bedarfsermittlung machen können. Ich wollte gerade sagen, dann vertagen wir das so einfach mal und machen nochmal einen Aufruf dazu oder wie auch immer und gucken dann in 2 Wochen nochmal, wie viele dann endgültig sind oder was wir nehmen für eine Menge. Nee, das würde dazu führen, dass wir sie nicht auf dem Aufstellungsparteitag verteilen können. Das Problem bei den Flex ist nämlich den Stab, den kannst du nicht knicken. Und die Verschickung dieser Flaggen ist echt ätzend. Also solche Tischflaggen werden wir an sich jetzt nicht unbedingt schlecht, ja. Oder? Also man muss sagen, die sind ja hauptsächlich für Stammtische. Wir haben weit über 100 Stammtische in Nordrhein-Westfalen. Also ich glaube so um die 110, 120 müssten das sein. Wenn wir jetzt hier 50 bestellen, sind wir, glaube ich, auf einer Seite, die wir auch abgenommen bekommen. Vielleicht, wenn nicht sofort, dann doch wenigstens im Laufe des Jahres. Also ich glaube, 40 kriegen wir locker abgenommen. Ja, machen wir halt so. Mit pauschal 50 wäre ich auch gleich dabei. Hauptsache, wir können den Großteil persönlich übergeben. Das kriegen wir bestimmt hin. Kurze Frage bezüglich der Finanzierung. Ist das ein Geschenk an die KVs und Stammtische oder sollen die KVs das selber tragen? Und wenn ja, was können wir an dem Preis noch machen? Das sollte eigentlich aus dem solidarischen Werbemittelbudget finanziert werden, wenn noch was da ist. Weil da wird ja jedes Jahr neu aufgesetzt, ne? Ja, laut Satzung glaube ich schon. Dann hätte der KV Gütersloh auch noch gerne 3 Stück. Kommen wir wirklich mit 50 hin oder sind 50 nicht vielleicht noch zu wenig? Nö, wir gehen einfach hin, bestellen 50, gucken uns den Bedarf an und streichen zusammen. Ich würde jetzt nicht jedem Bedarf nachgeben, das muss halt gut verteilt sein, weil sonst können wir auch 200 holen. Also wenn ich das richtig verstanden habe, wird es nicht vom VKV-Budget abgezogen? Ja, wir überlegen gerade, wie wir es machen und es gibt ja diese Umlage, und, also das ist ja ein Teil Landesmittel und ein Teil Kreismittel, da hat man sich ja damals in Soest drauf geeinigt und daraus könnte man das ja jetzt gut bezahlen. Der Carsten hatte gerade den Einwand, dass man nicht jedem Bedarf nachgehen soll, prinzipiell richtig. Das Problem ist, dass bei Flächen dann ist halt so ist, dass die Stammtische teilweise so weit auseinander liegen, dass dann wirklich jeder Stammtisch auch so eine Flagge benötigen würde. Ja, weiß ich. Aber du siehst halt, was passiert, wenn du sagst, hey, for free, und dann kommt ein Bedarf zustande, der sehr, sehr hoch ist. Also muss man halt aus den gegebenen Mitteln schauen, dass man das dann halt gerecht verteilt. Weil du kannst wirklich dann 100 und mehr bestellen. Also auch wenn die nicht for free sind, ich würde trotzdem gerne 3 haben wollen, oder wir, besser gesagt, würden sie eventuell noch aus dem KV-Budget bezahlen, beziehungsweise aus unseren Mitteln aus dem KV. Ja, ohne den Vorstand jetzt irgendwie festnageln zu wollen, aber da muss eine eindeutige Regelung jetzt für her, bevor da bestellt wird. Insbesondere, weil wir nicht 3 zusagen können, ohne einen Beschluss des Vorstands zu haben. Das wird sicherlich unproblematisch, aber ich tue mir schwer, hier 3 Sachen zu bestellen, die ich später bezahlen muss und dann sagen mir alle, ey, wir hatten doch gar keinen Beschluss. Also zu diesem solidarischen Werbemittelgedöns möchte ich zu bedenken geben, dass wir demnächst auch noch einen Bundestagswahlkampf haben, ne? Und da müssen auch Plakate bestellt werden und und. Also ist dein Vorschlag welcher? Also ist mein Vorschlag, man könnte die ja kaufen und dann für die Hälfte des Preises anbieten. Die Hälfte aus dem Finanzmitteln und die Hälfte müssen selber getragen werden. Also wir haben 127 Stammtische im Wiki eingetragen, die aktiv sind. Also ich bin ja dafür, dass jeder diejenigen bezahlt, die er haben will. Unabhängig jetzt von dem Gesamttopf. Ich stimme zu, aber dann müsste man preislich noch überlegen, weil die Preise doch ziemlich hoch sind. Und wir bräuchten eine Regelung, bevor wir bestellen können, weil ohne Beschluss kann ich nicht bestellen. Und das geht anderen KVs sicherlich ähnlich. Also das mit den Preisen, da muss ich halt sagen, wenn der Carsten meint, die wir vorher hatten, die waren günstiger, aber scheiße. Und wir rechnen irgendwie damit, dass es die Piraten nicht nur noch 2013 gibt, sondern dass wir halt auch noch die nächsten 2-3 Jahre so ein Ding bei uns auf den Tisch stellen wollen, ohne dass es vor sich hingammelt. Da würde ich halt sagen, lieber kauft man welche, die ein bisschen hochwertiger sind, als dass man solche günstigen kauft, die dann auseinanderfallen und dann gibst du halt zwar nur 15 dafür aus, anstatt 22. Dafür muss aber im nächsten Jahr wieder eine kaufen. Also zum Vergleich, ich hatte noch mit Ralf gesprochen, der hatte gesagt, dass das Angebot, das ist Flyer-Alarm im Prinzip, sogar günstiger sei als das, was der Piratenshop anbietet. Lass uns da einfach mal gucken, was die Rabattgrenze ist für Flyer-Alarm für diese Teile. Ich glaube, da waren wir drüber, muss man gucken. Maximum 15. Ja, dann lass uns die Gesamtzahl nicht allzu hoch machen. Ich glaube, dann sind wir mit 50 erstmal auf der sicheren Seite und dann können wir immer noch überlegen, wie wir die verteilen. Also dein Vorschlag ist einfach anschaffen und die KVs machen ihre Beschlüsse und bekommen dann danach. Genau. Also wir holen jetzt 50. Das müsste so in etwa hinkommen mit dem, was bisher jetzt so geordert wird. Und wenn die wenn sie mehr haben wollen, ja, dann bestellen wir halt nochmal nach. Über 15 können wir locker drüber. Also das ist, glaube ich, eine Marge, die wir locker immer stemmen können. Vollzahlung durch KVs und von den Budgets oder Halbzahlung? Also ich bin ja eher für Halbzahlung. Wäre ich auch für. Finde ich auch. Okay. Die Schatzmeisterin kurz AFK. Dann nutzt die Situation und macht ganz gratis. Ja, ganz gratis, ohne dass wir mit Steffi drüber sprechen müssten, hieße dann halt gratis für uns. Also ihr zahlt alles, weil dann müssen wir nämlich nur noch sagen, ja, wir haben jetzt nichts dagegen, außer ihr könnt es nicht bezahlen und könnt ihr machen. Aus welchem Budget nehmen wir denn dann das, was gezahlt werden soll und nicht durch die Empfänger gezahlt werden soll? Aus der Umlage, da ist die Frage, können wir darüber so verfügen? Oder aus dem LV-Budget, darüber können wir auf jeden Fall verfügen als Landesvorstand? Frage. Irgendwie 20% nicht auch unterm LV? Ich weiß gar nicht, wer das verwalten muss. Wir, meine ich. Na gut, im Zweifel müssen wir sowieso für alles den Kopf hinhalten. Ich meine auch, ja. Also ich halte diese Flaggen halt für auch unheimlich gute Werbung, weil die Leute dann halt sehen, da sitzt nicht nur ein Stammtisch von Leuten, die sich spontan getroffen haben, sondern das stellt halt auch was dar. Und von daher finde ich halt das auch gut, wenn wir da selber was mittragen, weil es eben uns auch werbetechnisch hilft. Okay, ich möchte so nur unterstützen. Also die Hälfte wird aus dem solidarischen Werbemittel finanziert und den Rest zahlt jeweils der Empfänger. Das ist ein guter Kompromiss. Das heißt dann also 11 Euro pro Flagge. Und Versand, falls notwendig? Versand ist blöd. Da würde ich dann versuchen, den Versand über Mitnahme zu machen. Weil wie gesagt, du kriegst dir nichts rein. Diese Stangen, die sind einfach so groß, dann musst du schon, na, Päckchen weiß ich gar nicht, ob Päckchen noch reicht. Ja, du kannst sie im Grunde genommen in diese Rohrpakete reinpacken, aber das ist irgendwie auch blöd. Ja, weil die Rohrpakete nämlich einen sehr großen Durchmesser im Prinzip haben, viel zu groß für diese Mini-Mini-Stange da. Ja, nee, aber den Ständer auch noch. Ach ja, ich vergaß, den gibt's ja auch noch. Also ich denke schon, dass wir das mit der Verteilung, mit der persönlichen Verteilung hinbekommen. Und dass wir das einfach auch als ja, Bedingungen mit reinnehmen. Glaube ich aber auch, wenn wir jetzt den Großteil davon schon auf in der Pampa verteilen können, müssen wir zwar vorher mal ein bisschen organisieren, jetzt wo was hinkommen soll, aber ich denke, die Leute können ja aus anliegenden Grenzbereichen durchaus dann für die anderen auch schon mal mitnehmen, dass es jetzt auch keine riesen Fahrzeiten oder sowas für Leute bilden würde. Das ist das eine. Der nächste Termin ist im Februar, ist die der TDPA. Und dann haben wir im März ein LPT. Ich denke, dann sind spätestens alle weg. Nur, dass wir jetzt vielleicht schon mal nochmal erwähnen, dass die Leute, die zu Alpha Pampa kommen und so ein Ding haben wollen, entsprechend jetzt schon mal einen Beschluss machen sollten. Da denke ich jetzt natürlich an so Städte, die keinen KV haben und dann erstmal eine KMV dafür einberufen müssen. Nee, wieso? VKV-Anträge kannst du doch mit drei Leuten machen. Ach, stimmt ja. Entschuldigung, nehme alles zurück. Bin umnachtet, geistig. Gute Nacht. Gute Nacht. Ansonsten kann man ja bestimmt auch Barzahlungen entgegennehmen dann. So, dann würde ich sagen, stimmen wir darüber ab. Stimmt jemand gegen unsere besprochene Entscheidung oder enthält sich? Also 50 Stück. 50 Stück, und zwar die Hälfte wird vom solidarischen Werbemittelfinanzierung getragen und die andere Hälfte wird von dem Kreisen, also VKVs oder so, getragen. Da sich niemand enthält oder dagegen stimmt, ist das einstimmig angenommen. Wer löst das jetzt aus, die Bestellung? Ich löse die aus. So, dann haben wir Umlaufbeschlüsse seit der letzten LV-Sitzung. Da haben wir einmal angenommen, dass wir eine Software zum Video-Streamen beschaffen, hat der Ansgar eingereicht. Dann haben wir hier, Moment, stopp. Ja. Da sind vier, die gezeichnet haben, das ist nicht ausreichend. Soll ich es sagen? Irgendein Vorstandsmitglied ist zurückgetreten. Jetzt passt. Entschuldigung. Alex hat's gerockt. So. Da sind gerade noch zwei Anträge reingekommen, ne? Ja, die dazu kopiert sind. Gut. Habe ich am Anfang gemacht. So, hat der Chaggy eingereicht. Und zwar, Chaggy, möchtest du das mal vorstellen? Da geht es um das Bürgerliquid, wofür du die Beauftragung haben möchtest. Ja, gerne. Ja, bitte, stell vor. Ja, also wir haben ja in Mönchengladbach letzte Woche ein sogenanntes Bürgerliquid eingeführt. Wir nennen das Liquid Feedback, mit V geschrieben, weil wir die Vitusstadt sind. Ich werde angefragt von einigen Kreisverbänden, von Stammtischen, da Vorträge drüber zu halten. Und das ist eigentlich, ich habe da zwei Sachen. Ich mache also wir haben ja auch eine ständige Mitgliederversammlung über Liquid Feedback. Das sind die zwei Dinge, die ich mit initiiert habe. Und da werde ich eben zu angefragt. Und da würde ich gerne eben eine entsprechende Beauftragung haben. Einmal eben SMV, also ständige Mitgliederversammlung mit der Software Liquid Feedback. Und die dazugehörige GO, da würde ich drüber referieren. Und das zweite wäre eben Liquid Feedback als Bürgerbeteiligung auf Stadtebene. Da würde ich dann drüber referieren, wie wir das Ganze gemacht haben, Technik und so weiter, die ganzen Dinge. Und ich muss ja da auch irgendwie hinfahren und würde gerne die Reisekosten dafür erstattet haben. Und deswegen würde ich da gerne eine Beauftragung für haben. Hat da jemand Fragen zu? Kannst du schon abschätzen, wie viele in etwa schon Interesse angemeldet haben? Also ich war schon bei zweien und habe jetzt konkrete Anfragen. 1, 2, 3, 4, 5. Cool. Können wir das nochmal über die Info schieben und mal rumfragen, wer da noch Interesse hätte? Weil das wäre, glaube ich, für viele interessant. Ja klar, gerne. Auf jeden Fall. Also eine Anfrage ist ja aus Nürnberg in Bayern auch. Das wäre ja dann schon ein Stück. Das ist korrekt. Die habe ich auf dem Bundesparteitag kennengelernt und die haben halt auch angefragt. Ich denke aber, ich habe das einfach mal so reingeschrieben. Das muss man echt sehen, wie sich das entwickelt. Die Bayern können das erstens selber bezahlen. Ansonsten würde ich auf jeden Fall Werbung dafür machen, dass auch von anderen Stammten aus dem Umfeld Leute rüberkommen und das nicht sozusagen dadurch an jedem Stammtisch stattfinden muss. Denke ich auch, dass man das eben so zusammenzieht. Verschiedene Kreise oder so. Frage generell, wie wird das Liquid Feedback bei euch angenommen? Also da kommt ja gleich auch noch ein Antrag zu. Also wir haben gestern die ersten Einladungen rausgeschickt, das waren 35 Stück. Wir sind also gerade dabei, die Werbetrommel zu und hoffen, dass wir so bis Ende des Monats so 100 Leute zusammen haben und dann vielleicht irgendwann mal die Liquid Friesland-Zahl von 500 knacken können. Das wäre schon nicht cool. Wir arbeiten dran. In welchem Zeitraum wolltest du jetzt diese Vorträge halten? Das kann ich so genau gar nicht betiteln. Ich würde mal sagen, 3 Monate vielleicht. Ja, 3 Monate würde ich sagen. Kommt ja da auf die Anzahl auch an, ne? Also wir können dir die Beauftragung ja erstmal für 3 Monate ausstellen und wenn wir dann feststellen, dass es noch Bedarf gibt, dann können wir die ja noch verlängern, aber dann ist es erstmal gedeckelt. Ja, gut. Okay, also ich persönlich finde das eine schöne Sache und unterstützenswert. Ich auch. Ich auch. Stimmt irgendjemand gegen diesen Antrag oder möchte sich enthalten? Damit ist der Antrag einstimmig angenommen. Vielen Dank. Sehr gerne, danke dir. Du darfst direkt oben bleiben, denn jetzt kommt der nächste Antrag zum Thema Liquid Feedback. Ja, da geht es eigentlich nur um die Übernahme der Portokosten. Wir können die Invite-Codes nicht per E-Mail verschicken, weil wir ja checken müssen, ob die Adresse stimmt. Wir haben also so ein Online-Formular, wo die Leute sich registrieren können. Die tragen dort ihre Straße ein und entsprechend, klar, der Ort kann nur Mönchengladbach sein, weil nur Mönchengladbach können daran teilnehmen. Und wir kriegen das dann per E-Mail zugesandt und erzeugen davon eben dafür dann den entsprechenden Invite-Code und verschicken einen Einladungsbrief. Da haben wir gestern die ersten, hier steht noch 25 drin, die ersten für 33 verschickt. Und das Porto würden wir gerne natürlich aus unserer VKV-Geschichte entsprechend zurückerstattet bekommen. Da muss man jetzt mal eine Lösung überlegen. Ich weiß nicht, ob man da sagen kann, wir kaufen einmal für 200 Euro Briefmarken und den Rest kriegt ihr dann wieder oder wie ihr das normalerweise handhabt. Also es gibt ja diese Infopost immer noch. Die sind was günstiger, 35 Cent, allerdings erst ab einer Stückmenge von 50 Briefen. Allerdings gibt es auch die Möglichkeit, weniger zu machen. Also wenn es so 45 sind, rechnet sich das immer noch, weil dann zahlst du einfach ein bisschen Strafporto. Das ist aber immer noch günstiger. Allerdings, es gibt hier eine kleine Formsache. Und zwar für einen Antrag aus VKV brauchst du noch 2 Unterstützer. Also einen Mönchengladbacher musst du wenigstens noch dafür gewinnen und den Rest kann dann ein drittes hier noch machen. Aber du brauchst auf jeden Fall noch einen Mönchengladbacher. Sebastian? Also ich würde extern unterstützen. Sebastian, hallo? Eigentlich ist noch ein Gladbacher hier. Der hört mich gerade nicht, sorry. Haben wir sonst einen Gladbacher hier? Ach, da kommt er. Ist irgendwie noch stumm. So, jetzt soll es gehen. Ja, ich unterstütze das, klar. Und du kommst auch aus Mönchengladbach? Ja, ich bin der Sebastian. Auch Mitglied der AG Liquid Feedback. Okay, also ich würde euch drei dann bitten, nochmal Bezug nehmend auf Ticket Nummer 72163 an den Vorstand zu schreiben, damit wir das auch dann wirklich fest haben. Ja? Also eine E-Mail reicht da. Das gibt uns auch als E-Mail vor, ne? Ja, und ohne die Unterstützer. Ach ja, okay. Gut, wenn irgendjemand vom Vorstand etwas dagegen hat, möchte er sich bitte jetzt äußern? Es fehlt immer noch irgendwie ein genauer Betrag an Budget, den wir jetzt hier dafür freigeben. Alex, zu der Infopost habe ich noch eine kurze Anmerkung, da haben wir gestern auch drüber nachgedacht. Das ist ja so eine Art Drucksache, ne? Die müssen ja alle gleich sein. Da ist natürlich immer ein unterschiedlicher Invite-Code drauf. Das ist egal. Das ist egal. Das ist egal. Also Infopost, okay. Du kannst da verschiedene Sachen, die müssen von Art und Weise her gleich sein, aber du kannst zum Beispiel Namen oder irgendwelche Codes oder sowas, die können unterschiedlich sein. Und die müssen auch nicht offen sein. Nein. Das kann vollkommen geschlossen sein. Also ich denke, ein Budget von 100 Euro würde ausreichen. Also wenn man das jetzt mal so hochrechnet, wären das circa 60, irgendwie, ja, um die 50 Anmeldungen, ne, die wir dann da entsprechend schon mal mit tätigen können. Für 100 Euro bekommt ihr 200 Minimum. Also fast 300, wenn ihr das mit klar. Infopost bekommt. Ja, okay. Habt ihr euch die neuen Regeln für Infopost angeschaut? Ich glaube noch nicht, aber ist ja jetzt erstmal für das Budget erstmal unerheblich. Mit 100 Euro kann man notfalls auch normale Briefmarken halt holen. Aber das sind vielleicht ganz... Okay, die haben noch einiges geändert. Ja, genau, die haben ziemlich viel umgestellt jetzt. Aber die Post hat da auch auf der Webseite eine ganz gute Beschreibung. Gucken wir uns an. Gut, dann können wir, glaube ich, abstimmen. Ist jemand dagegen oder möchte sich enthalten? Steffi ist noch AFK, glaube ich. Müssen wir die Steffi wahrscheinlich in Enthaltung werden? Ansonsten ist es angenommen. Danke sehr. Dann, Jackie, darfst du direkt nochmal den nächsten Antrag vorstellen zu den Stimmkarten. Nur klein, ganz kurz. Ist das nicht einfache Stimmenthaltung? Also keine Stimmabgabe, meine ich. Ja, genau. Hast recht. Auch keine Abgabe und ja. Okay. Alex schreibt zu den Anmerkungen. So, dann der Jackie zu den Stimmkarten. Ja, wir hatten ja eine KMV letztes Jahr, die ist so ein bisschen organisiert worden wie der Bundesparteitag mit Stimmkarten, mit Bändchen und mit solchen Dingen und mit Wahlzetteln für eine geheime Wahl. Wir haben da ja das Piratenbüro gegründet und ich habe eben die Stimmkarten blau, ja und rot, nein und die entsprechenden Umschläge, wo wir die Sachen reingetan haben, die habe ich besorgt und habe da entsprechend die Kosten von 69,98, die zurückerstattet werden sollten. Ist das ein VKV-Antrag? Ja, das ist klar. Ja. Okay, also wenn dann niemand was dagegen hat, dann müssen wir darüber abstimmen. So, ist das jetzt Kreis oder nicht Kreis oder wie war das? Das ist ein Kreis, eine kreisfreie Stadt, Mönchengladbach. Und das betrifft ja das Budget von, na gut, letztes Jahr? Keine Ahnung, muss Steffi rausfinden. Ach, Unterstützer, hab ich eben überlesen. Da sind zwei drin. Ja, das ist ja schon übersehen gerade. Okay, sofern niemand was dagegen hat, ist das dann damit abgestimmt. Einstimmig angenommen. Oder sich jemand enthält. Oder sich jemand enthält. So, dann geht's hier um die AGÖA Media Monitoring Verträge. Der Engelbert sollte anwesend sein. Oder jemand anders, der da von uns eine Beauftragung zu hätte, dazu zu sprechen. Aber sowohl der Mitkrieger ist nicht da, als auch der Achim, als auch der Engelbert. Was machen wir denn da jetzt? Also das haben wir jetzt, glaube ich, zum vierten Mal auf der TO. Irgendwann sollten wir das ja vielleicht nochmal beschließen. Kann man vielleicht im Vorstand jemanden beauftragen, ein Gespräch mit dem Engelbert zu halten, aufzuzeichnen oder was auch immer zu protokollieren, mir egal wie, damit wir endlich da eine Aussage zu haben, weil das ist ja nun nicht so schwierig. Der soll ja einfach nur uns einen Eindruck vermitteln, dass das Teil gut ist und warum es sein Geld wert ist und warum Meltwater halt Mist war und Harald, machst du uns was dazu sagen? Anscheinend nur im Sprecherraum eingeschlafen, gut. Ja, und nun? Bleibt nichts anderes übrig, als es nochmal zu vertagen. Aber ich bin da sehr unglücklich drüber. Weil ich meine, wir haben das jetzt so lange schon auf der Agenda und finde ich ein bisschen traurig. Ich schreibe da mal ein Ticket an die AGÖA und werde mal darauf hinweisen, und dass wir da ein bisschen unzufrieden sind. Darf ich ganz kurz was dazu sagen? Weil ich habe eben, ich war gerade kurz weg bei meiner Tochter. Ich habe nämlich ein Ticket gefunden vom Engelbert. Da hat er das Echobot beschrieben. Ah, okay. Hast du eine Ticketnummer dafür? Ja, ich sage euch die Ticketnummer und er hat ein langes PDF dazu reingepackt. Also ich könnte euch das reinkopieren oder das Ticket sagen, wie ihr möchtet. Ein Ticket reicht. Okay, liest es jemand noch vor für die Zuhörer oder kopieren wir es doch rein? Achso, ja, stimmt, hast recht. Vorlesen oder reinkopieren? Sowohl als auch. So, da ich jetzt nicht... Ach, da sind wir. 588 ist das, ne? Ich habe unter 626 jetzt mal einen neuen Stand geöffnet. So, ich habe den Text jetzt einkopiert. Ich kann ihn auch gerne vorlesen, wenn ihr möchtet. Ja, ich denke, das wäre förderlich. Also, was ist EchoBot? EchoBot ist ein Media-Monitoring-Tool, das Online-Medien, Blogs, Foren, soziale Netzwerke und Presseportale nach vorgegebenen Schlagwörtern scannt und die Ergebnisse gebündelt ausgibt. Wofür brauchen wir EchoBot? Wir überwachen mit EchoBot unsere ÖA-Maßnahmen, das Feedback und das Grundrauschen in den Bereichen Online-Medien und Social Media, insbesondere die für NRW-Piraten relevanten Themen, aber auch bundesweit. Warum der Wechsel von Meltwater zu EchoBot? Im Prinzip haben EchoBot und Meltwater den gleichen Funktionsumfang, beide erfassen Online-Quellen und in Grenzen Social-Media-Aktivitäten, die sich individuell filtern, aufbereiten und ausgeben lassen. Die Firma EchoBot ist vor einem Jahr mit dem Angebot an die AGÖA herangetreten, für den NRW-Wahlkampf einen kostenlosen Testzugang einzurichten, der weiterhin besteht. So konnten wir beide Systeme, Meltwater und EchoBot, parallel verwenden. EchoBot hat sich in mehreren Punkten als vorteilhafter erwiesen. Das System ist in der Filterung deutlich flexibler als Meltwater und einfacher zu bedienen. Wir haben kurze Wege, also direkten Kontakt zur Geschäftsführung, die offen auf unsere Wünsche eingeht und uns schnell und unkompliziert supportet. Beispiel, Meltwater scannt rund 7000 Quellen. Unserem Wunsch, diese Quellenliste anzupassen, auszusortieren und zu ergänzen, wurde prompt entsprochen. Die grundsätzlichen Möglichkeiten, gerade Social Media zu monitoren, sind im Ansatz deutlich ausgereifter als bei Meltwater. Auch wenn bei beiden deutlicher Nachholbedarf besteht, wir sind die erste Partei, die EchoBot nutzt, dementsprechend will EchoBot von uns lernen. Das heißt, wir können Wünsche äußern, was EchoBot, das bislang ausschließlich von Unternehmen und Organisationen genutzt wird, ändern muss, um auch für Parteien attraktiv zu sein. Dieses Angebot ist für Meltwater nicht. Fazit: Nach rund einjähriger Nutzung scheint Meltwater eher ein Tool zu sein, mit dem Unternehmen ihre wenigen Aktivitäten und PR monitoren können, also zum Beispiel das Feedback auf ein Unternehmens-PM nachverfolgen. Moment, ich muss scrollen. Jetzt bin ich aus dem Nachverfolgung. Das ist für Unternehmen sicherlich nützlich, an den Bedürfnissen einer Partei geht es allerdings vorbei. Denn allein das Nachrichtenaufkommen ist gerade bei der Piratenpartei im Online-Bereich ungleich höher. Zu Hochzeiten hat sich gezeigt, dass beide Systeme mit den Nachrichtenaufkommen an ihre Grenzen stoßen. Erfassung, Redundanz, Filterung, Übersicht, das gilt ohne den Bereich Social Media, der nochmal eine eigene Baustelle ist. Meltwater stößt allerdings weitaus eher an seine Grenzen. Die Filterung ist eher grobmaschig und gefühlt nicht umfassend genug. Auch die Aufbereitung der Ergebnisse ist für uns nicht optimal. Beide Tools sind besonders im Bereich Social Media verbesserungswürdig. Dort aber zeigt sich das EchoBot-Team gesprächsbereit, auf unsere speziellen Wünsche einzugehen. Und nicht zuletzt, EchoBot ist günstiger als Meltwater. Ja, gut, das klingt eine gute Evaluation. Ja, jetzt bin ich überzeugt. Ich glaube, das können wir dann damit abschließen. Ja gut, also wir sehen jetzt hier halt, dass die Tools genutzt werden. Die Kosten tragen 300 Euro im Monat. Da muss man natürlich auch noch mal kurz nachdenken, ist das ein Preis, der die Sache wert ist. Auch dazu hätte ich gerne halt eine Aussage gehabt. Also von ihm jetzt, ich denke in Zukunft, gerade im Blick mit Richtung Bundestagswahl, ist das schon durchaus sehr, sehr, sehr sinnvoll. Zumindest wenn wir davon ausgehen, dass das Ganze funktioniert und dann unser ganzer Medien- und Kommunikationsapparat nochmal sprunghaft irgendwie ansteigen wird insgesamt. Also so ein Monitoring-Tool brauchen wir halt auf jeden Fall, wenn wir schnell genug reagieren wollen, was irgendwie Medien angeht und da sich halt auch die AGÖA anscheinend für ein Monitoring-Tool an sich und entsprechend auch für EchoBot ausgesprochen hat, finde ich das schon sehr sinnvoll. Naja, ich kann das gut nachvollziehen, dass man das nutzen möchte. Allerdings ist bei mir halt der Eindruck entstanden, nachdem wir halt so lange gewartet haben, dass jemand kompetent etwas zu EchoBot sagen kann. Und nach der Beschreibung hier steht halt drin, dass EchoBot bereits seit einem Jahr genutzt wird. Ist die Frage, ob das wirklich in der AGÖA zu EchoBot sagen kann. Okay, also ich hoffe, jetzt versteht man mich. Jetzt klingt's wieder gut, ja? Okay, sorry. Also da bisher halt so wenige Leute etwas zu Echobot sagen konnten, auch Achim hat gesagt, er ist halt kein kompetenter Ansprechpartner, frage ich mich, inwieweit dieses sinnvolle Tool wirklich in der Arbeitsweise der AGÖA verankert ist und ob da vielleicht nur einer jetzt damit arbeiten kann, der Engelbert, und ansonsten nutzt das keiner, und deswegen ist halt die Frage, können wir wirklich den vollen Nutzen und das volle Potenzial von Echobot hier überhaupt ausschöpfen? Ich glaube, dann sollten wir nochmal an die AGÖA rantreten, so, aber und mal, ja, das halt mal abfragen oder gegebenenfalls nochmal versuchen, da ein paar Leute mehr einzuspannen mit, aber prinzipiell halte ich das schon für richtig. Klar, wenn die Leute es nutzen, auf jeden Fall. Ja, bitte, was kannst du uns dazu sagen? Okay, sieht so aus, dass der Engelbert eigentlich hauptsächlich mit dem Echobot gearbeitet hat, wir aber auch kaum Zugriffsmöglichkeiten haben. Das heißt also, soweit ich weiß, waren die Anzahl der Lizenzen, die Anzahl der Möglichkeiten sehr, sehr gering nur. Deswegen hat der Engelbert das gemacht, der ja vom Profibereich kommt und hat sich darum gekümmert. Der Einzige, der zusätzlich noch Zugriff hatte, war, soweit ich weiß, nur Achim. Ja, und der konnte uns halt in den bisherigen Sitzungen da halt nicht zu sagen. Kannst du uns vielleicht beantworten, ob jetzt dann mehr Lizenzen, mehr Leute, die da drauf zugreifen können, hinzukommen durch den Vertrag? Das leider nicht. Ich denke mal, sowas sollte vielleicht noch abgeklärt werden. Die Anzahl der Lizenzen kommt jetzt leider nicht raus, das weiß ich nicht. Okay, aber danke schon mal für die Info, das ist schon ziemlich wichtig. Carsten, ich habe gerade das Angebot gelesen, das ist für 5 Suchprofile ausgelegt. Ja, ja, Profile, da kannst du dann halt verschiedene Sachen eingeben, nach denen du suchen kannst. Aber die Frage ist, ob wie viele Leute dann wirklich darauf zugreifen können. Eben, Suchprofile ist wirklich nur, dass du Suchbegriffe oder Suchbegrifflichkeiten zusammenfasst zu einem Suchprofil. Also sagst zum Beispiel, ein Suchprofil ist zum Beispiel jetzt Piraten NRW in Bezug auf Bundestagswahl oder so. Das wäre dein Suchprofil. Also weil ich, um halt diesen wirklich hohen Betrag, also 300 Euro ist wirklich nichts Geringes, halt auch freizugeben, will ich halt auch wissen, dass das effektiv benutzt wird. Und wenn das bisher nur Engelbert gemacht hat und Engelbert nicht besonders viel dazu gesagt hat, okay, jetzt hat er was dazu gesagt, das ist von heute oder wann auch immer diese E-Mail ist, aber da hat halt auch irgendwie 4 Wochen gedauert und dann frage ich mich halt, okay, wird das wirklich effizient genutzt? Machen wir das so, verdammt mal das halt nochmal, ich nehme das in die Hand und ich rufe den mal morgen, jedenfalls halt, ja, morgen mal an und sowas, ich liege ja eher sinnlos und faul in der Gegend rum und ich kümmere mich dann einfach nochmal nach Domo und frage mal, ob ein bisschen beim Rest der AGÖA nach oder wie viele Leute dann eingebunden werden würden, das nutzen können, wie man die nochmal schulen müsste etc. pp. Das wäre super. Dann weise ich dir das Ticket zu, Daniel. Mach das. Also, Status vertagt. Wir haben überraschenderweise nichts unter Sonstiges. Seid ihr euch sicher? Der, wie war das? Herr Ruski, Hatzki. Ich habe auch noch was unter Sonstiges. Aber ja, möchte dieser mein Ticket ist immer noch offen. Sagst du nochmal die Nummer, bitte? Das ist die 71868. Und in dem Angebot steht drin, Anzahl der Nutzer entspricht Anzahl der Suchprofile. Okay, also, okay, gut. Danke für die Klarstellung. Das heißt, 5 Leute hätten dann Zugriff. Ich kopiere dein Ticket nochmal rein. Moment. Danke. Sie ebenfalls ein Antrag aus einem VKVB. Sehe ich das richtig, Marc? Genau. Die Leute in CC, wo sind die? Ich habe dich nicht verstanden, Alex. Die Leute in CC, also ist ja ein VKV-Antrag. Das heißt, es braucht 2 Leute, die sagen, jo. Das haben wir beschlossen. Das ist ein Beschluss der AG-Koordination Aachen. Hast du da ein Protokoll? Jupp, kriegst du sofort. Ich würde das vielleicht sogar noch eher so sehen, dass das ja keine Wunschleistung ist. Weil die sind ja durch die neue Regelung der GEZ dazu verpflichtet, das zu zahlen. Ob die jetzt das nutzen können oder nicht. Seid ihr noch da? Ja. So, ja. Protokoll ist jetzt im Pad. Dankeschön. Ganz ja, ich kann ja kurz was dazu sagen. Chrissy, du bist bei unentschuldigt abwesend noch im Pad eingetragen. Das ist verrückt, denn ich bin Versammlungsleitung. Drum ja. Dachte ich mir, sag ich's dir. Ach, das ist ja super. Wer hat das denn gemacht? Dankeschön. Wir trollen dich heute. Das ist so frech. Trollt mich mit Formalitäten. Hast du nicht gerade ernst gesagt, oder? Bitte? Ich kriege noch Spaß. Wie frech. So, ist eben hier im Pad eingefügt. Wo ist es denn? Aus diesem Protokoll geht aber nicht hervor, wer der Unterstützer dieses Antrags ist. Ich sehe gerade auch gar nicht das Protokoll. Ich bin in Zeile 682. 687. Ah, es leuchtet nicht blau. Ja, okay. Also die anwesenden Mitglieder stehen oben im Protokoll drin, Fitz. 4 Stück sind das. Was? Wenn man auf die Wiki-Seite klickt, dann sind da 4 Leute, die anwesend waren, als das beschlossen wurde. Ich will ja jetzt nicht unken, aber wenn jetzt 3 Anwesende dagegen waren? Im Gegensatz zu anderen Punkten ist im Protokoll halt nicht irgendwie, der Antrag wird einstimmig angenommen oder sowas. Ja, sehe ich auch gerade. Das ist nur bei Top 5, Einführung bargeldloses Zahlungssystem. Okay. Du kannst das ja einfach nochmal einreichen. Du hast ja die Ticketnummer und das ist ja auch eine formale Sache. Da müssen wir das nur im Umlauf absegnen und dann kommen da die Unterstützer rein. Das ist ja jetzt nichts, was ganz gaffig ist. Ja, muss das überhaupt Unterstützer von unserer Seite haben? Die Steffi meinte das ja zu Recht und das ist ja eigentlich was, was wir müssen. Das ist zwingend von Rechts wegen. Das heißt, ihr müsst das eigentlich beschließen. Ne? Da brauche ich keinen Unterstützer für. Hä? Für das Budget? Also damit das aus eurem Budget genommen wird, brauchst du Unterstützer. Okay, alles klar. Ja, ich habe da ja die Bedenken geäußert. Insofern, als wenn wir jetzt, wenn es in dem Büro eine Strompreiserhöhung gibt, dann müsste das ja auch nicht separat beschlossen werden. Und die GEZ-Gebühren fallen ja an, da können die sich ja gar nicht gegen wehren. Und das bedeutet für das Budget, das aus welchem Topf das kommt? Aus dem VKV nach wie vor. Ja, ist eine Folgekosten, die durch die Nutzung des Büros entstanden sind. Wenn jetzt eine Nachzahlung in den Nebenkosten hätten, wird die ja auch nicht separat nochmal beschlossen. Ja, aber es ist doch unstrittig, dass das VKV ist, oder bestreitest du das? Nein. Dann muss ja auch der Antrag entsprechend benutzt werden. Man kann sagen, man braucht gar nicht großartig überhaupt darüber reden. Sondern okay. Die Leute halt entsprechend als Unterstützer oder nicht markiert sind. Ich sehe das anders, aber es ist eine kleine Formalität, kein Problem. Ihr solltet in eurem Protokoll vielleicht nochmal schauen, da habt ihr monatliche Abgaben von 17,98 Euro drin für die Rundfunkgebühren. Ja, genau. Ich habe das erstmal versucht, als gemeinnützige Organisation durchzukriegen. Die ganzen Sachen sind auch schon per Post in dreifacher Ausführung an euch gegangen mit Rückumschlägen. Einer für uns, eine Ausführung für eure Unterlagen und eins geht dann an die neue Gebühreneinzugszentrale. Wann hast du das geschickt? Ans Postfach, denke ich mal? Genau, letzte Woche. Bis wann brauchst du das zurück? Ich baue das überhaupt nicht zurück, theoretisch. Also ihr müsst das halt, ich habe das zum 1.1. jetzt angemeldet in den Protokollen. Ihr müsst das ja unterzeichnen und entsprechend dann an diese Gebühreneinzugszentrale senden. Ja, dann schicken wir das direkt durch. Bis wann brauchen, stand da auch eine Frist drauf? Weil ich habe das jetzt noch nicht vorliegen. Nee, keine Fristen. Okay, dann weiß ich Bescheid. Super. Dann ganz kurz noch, müsst ihr das beschließen formell mit dem bargeldlosen Zahlungsverkehr für Spenden oder können wir das auf einem kurzen Dienstweg auch machen? Da fallen Kosten an von 2,75 Euro, ne? 2,75%. Genau, aber das wären ja Spenden, die uns zu 100% zugutekommen. Das heißt, die würden ja dann quasi aus unseren Spenden direkt abgezogen. Keine Ahnung, kann ich jetzt nicht beantworten. Also ich nicht. Ich kann auch nicht beantworten. Also es geht um die Formalie, dass wir da halt quasi, weil das ja dann der Landesverband Nordrhein-Westfalen ist, der da Vertragspartner ist, bräuchten wir sowieso dann eure Unterstützung, weil es muss müssen Dokumente von euch dann vorliegen und ihr müsst das unterzeichnen. Aber wenn das 2 Euro uns sind, kann das Steffi doch alleine entscheiden, oder? Nein, das ist ein prozentualer Betrag, Carsten. Ich habe mich vertan. Ich kann mal wieder Prozent- und Eurozeichen nicht auseinanderhalten. Das sind 2,75% von der Gesamtsumme, die halt reinkommen. Aber sonst Fixkosten sind keine, also wie ein monatliche Gebühr. Nein, okay. Nichts. Null. Das System läuft auch schon. Ist nur noch kein fixer Vertrag zustande gekommen. Wir sind da auch auf 100 Euro momentan noch gedeckelt. Also ich kann nicht mehr als 100 Euro darüber belasten. Ja gut, also als Vertrag müssen wir ja als Vorstand da unterschreiben und gut, insofern müssen wir da schon einen Beschluss machen. Alles klar, dann reicht das nach. Sorry, ich hatte gerade irgendwie einen Ausfall, ich habe nicht wirklich was verstanden. Es ging um ein Spendensystem, elektronisches, da fallen Gebühren an von 2,75% der Spendensumme oder des Überweisungswerts Und das wollen die Aachener gerne nutzen. Wir müssten allerdings als Landesvorstand die Verträge unterzeichnen. Insofern müssten wir da auch einen Vertrag machen und einen Beschluss machen. Und der Antrag dazu wird noch vom Marc eingereicht. Okay, danke schön. Ich danke euch. Gut, dann ist der Antrag für die Gebühreneinzugszentrale jetzt erstmal vertagt, bis wir da die Unterstützer bekommen. Ja, so wäre es, denke ich, richtig. So, dann hätten wir bisher keine anderen sonstigen Anträge. Ich glaube, da sind einige im Trecker noch im Vorstand Queue. Also eben haben wir ja schon ein paar wieder hier reinkopiert, ne? Steffi, hattest du noch was? Nur ein paar organisatorische Dinge, aber die können wir später noch besprechen. Der Tobias Emeckrich hat einen Antrag gestellt im Ticket Nummer 72254. Ich werde das mal eben hier reinkopieren. Über das Verwaltungsportal wurden noch vom Rhein-Erft-Kreis einen VKV-Antrag gestellt bezüglich einer Aufstellungsversammlung. Da geht es um die teilweise Übernahme der Raummiete. Carsten, hast du da auch ein Ticket für? Leider nicht, das ging übers Verwaltungsportal und dort wird ja keine geschickt. Nee, das ist das, was der Fitz heute Mittag per Mail geschickt hatte, die Erinnerung. Da sind wir nicht durch mit Abstimmen. Sollen wir erst noch gucken, ob es noch andere Anträge gibt oder den jetzt erstmal besprechen? Besprich mal, ich guck mal weiter. Okay, also ich bin ja großer Fan vom Bartjes. Das ist der, der die Fotos in Berlin macht. Also es geht jetzt um den Antrag vom Tobias, dass er halt gerne sich Blitzköpfe leihen würde, wenn er Fotos von den Kandidaten machen soll. Und ich muss aber sagen, dass ich halt die Fotos vom Bartjes ziemlich gut finde und ich auch schon überlegt hatte, euch zu fragen, tada, hier ist die Gelegenheit, ob wir ihn nicht anfragen, ob er Fotos macht. Das ist der Fotograf aus Berlin, der diese ganz tollen Porträtaufnahmen in Schwarz-Weiß macht. Unter dem Motto, ob Piratinnen zeigen Gesicht hin, wenn das dem einen oder anderen mehr sagen sollte. Ich kann auch mal gucken, ob ich von ihm die Internetseite finde. Der hat auch beim letzten Mal, glaube ich, als dann die Kandidaten, also die ersten 20 feststanden, meine ich, von denen auch direkt Fotos gemacht, wenn ich mich nicht irre. Also ich finde, der Unterstrich hat in Münster gute Fotos gemacht für die Kandidaten. Allerdings steht er auch selber auf der Kandidatenliste und wer weiß, wo er landet, wer weiß, ob er dann Zeit hat. Also er hat grundsätzlich ja gesagt, dass er Fotos machen wollte und er hatte mir auch schon gesagt, er bräuchte jemand, der ihn irgendwie mitnimmt mit Equipment und da habe ich mich jetzt mit meinem Kombi mit ihm schon verabredet, ein Essen, Blitzanlage abzuholen und so weiter. Also hier links ist mal die Google-Seite, wo man dann halt sieht, was der Bart jetzt so für Fotos macht. Nö. Welches links? Links im Chat, wo ist es denn hin? Also ich weiß auch nicht, ich bin eigentlich mit den Fotos vom Tobias langsam sehr zufrieden. Also ich habe auch ein komisches Gefühl damit jetzt, wenn wir jetzt sagen, so nee, wir nehmen jetzt definitiv einen anderen. Und ich weiß ja nicht, ohne jetzt was Böses zu wollen, aber ich gehe jetzt nicht davon aus, dass er unter den ersten 1, 2, 3 Plätzen landet, im Zweifelsfall, aber ich sehe das jetzt relativ unkritisch, zumindest was das Zeitargument angeht. Kann man jetzt den Link sehen auf der linken Seite? Ja. Gut. Dürfen die Zuhörer auch an dem Link teilhaben? Ja, ich guck mal, ob ich das dann auch irgendwie in den Zuhörerraum kriege. Ist es da? Ja, sehr gut. Super, freue mich. Also der Bartjes hat beispielsweise, ich habe eben von Lukas gehört, das ist gar nicht so, dass der das gemacht hat auf dem direkt von den 20 Piraten. Das war dann nämlich jemand anders. Das war, glaube ich, auch einmal der Unterstrich. Und dann hatten wir ja noch den anderen Fotografen damals da, der auch die Plakatfotos geschossen hat. Der Bartjes ist halt aber immer bei sämtlichen Veranstaltungen und macht da diese Gesichtinnenaufnahmen, also fotografiert dann Frauen vorzugsweise oder sich weiblich empfindende Eichhörnchen. Und dann hat er aber halt auch von anderen Abgeordneten beispielsweise, die er auf irgendwelchen Parteitagen gefunden hat, auch Fotos gemacht. Und ich finde die halt von den Porträtaufnahmen her sehr gut. Ja gut, aber es ist jetzt ein anderer Stil als Tobias, aber nichtsdestotrotz, Tobias ist da, der wird sein Equipment mitbringen, der braucht die Blitzanlage zum Fotografieren. Ich hätte gerne, dass er fotografiert. Darf ich dazu was sagen? Bitte. Ich finde es eigentlich auch nicht notwendig, dafür jemanden aus Berlin zu holen. Kostet ja auch Geld. Eben. Der Plakatfotograf, den wir damals hatten, der kam übrigens aus Bielefeld, also auch nicht so weit her, und der war auch ziemlich gut. Also der gelernte Fotodesigner, den wir da hatten. Also ich finde halt einen Unbeteiligten auch besser und stehe halt auf gute Porträtfotos und fand halt beide sehr gut. Also deine Intention ist jetzt nicht durchzunehmen, weil er auf der Liste steht, richtig? Ja, und weil ich irgendwie die anderen beiden Porträtfotografen besser finde. Und das sind halt Fotos, die zu der Gelegenheit gemacht werden und die dann die nächsten paar Monate auf den Internetseiten sein werden, die halt auch Pressefotos sind, die dann auch an die Presse rausgegeben werden. Und je besser die Fotos sind, desto besser finde ich das halt für uns. Ja, was ich halt meine, ich meine, Geschmack ist eine Sache, da kann man sich drüber streiten. Wenn du halt jetzt sagst, okay, er steht auf der Liste und deswegen möchtest du es nicht, ist es halt ein Fakt. Geschmack weiß ich jetzt nicht. Es ist einmal der Listenaspekt und es ist einmal der Geschmackaspekt. Und Geschmack, finde ich, ist schon was, worüber man diskutieren kann, wenn man Pressefotos macht, die man die nächsten Monate verwenden wird. Soll ich mal mit dem Bart jetzt quatschen? Ich habe mit ihm zwischendurch mal so ein bisschen mehr zu tun. Unter welchen Konditionen der gegebenenfalls auch nach NRW kommen würde. Man kann das ja durchaus auch... Mach mal zwei Fotosets mit ihm. Ja, das wäre halt auch noch so eine Sache, dass dann das eine mehr Fotos sind, die aus dem Geschehen sind, und die anderen Fotos sind halt die Porträtfotos. Fände ich auch noch eine gute Sache. Vielleicht kann man das dann ja auch mal gegebenenfalls, wenn Tobi nicht auf die Liste kommt, wie auch immer, aber einfach mal gegeneinander abwägen dann einfach. Also, keine Ahnung, ist jetzt auch nur so eine reingeschmissene Idee, aber ich kann ja gerne mal anhauen und mal gucken, unter welchen Konditionen gesagt nach NRW kommen würde für die AV. Und weil der Mehraufwand jetzt für die Kandidaten selber ist, glaube ich, relativ in Grenzen, wenn die einmal ein Set beim Tobi schießen würden und einmal bei ihm dann noch kurz rübergehen. Das ist jetzt da nicht das Problem an der Sache. Und dann hatten wir ja noch den Pache, oder wie er hieß, Raphael, Ralf, irgendwie so aus Bielefeld, der halt damals bei uns in die Plakatfotos gemacht hat. Den kann ich halt auch einfach ansprechen noch, mit dem habe ich auch noch Kontakt. Nutzt man die AV-Pal zur Fotoevolution. Also ich halte gute Pressefotos halt für extrem wichtig. Nein, ist ja auch nicht verkehrt, aber wie gesagt, das ist halt bisher, wenn man nicht mal einen wirklichen Direktvergleich machen würde, an der Sache halt doch eine Geschmacksfrage, glaube ich, noch. Man kann das sicherlich auch objektiv bewerten, dafür müssen wir aber erstmal wirklich Vergleichssache aus derselben Situation halt haben. Also ich meine, da sind ja noch eine Menge Räume, da kann man ja einfach dann mehrere Fotografen machen. Das war ja meine Rede einfach, dass man gesagt, Bart jetzt mal anhaue, gucke, was das kosten würde, wenn er nach NRW kommen würde. Oder was wir den überhaupt übernehmen müssten, wenn überhaupt, etc. Und dann kriegst du noch den hier Plakat. Tut mir leid, mir fehlen die Worte, weil ich bin ja krank, ich darf das ja. Könnte man halt das mal nutzen. Gut, aber wir stimmen jetzt über den Antrag von Tobias ab, oder? Jemand anders was sagen? Ja, wir stimmen erstmal mit dem Antrag von Tobias ab, ja. Jussi, magst du die Abstimmung einleiten? Ja, Entschuldigung, mein Computer macht gerade Mist. Wer möchte diesen Antrag ablehnen oder sich enthalten? Ich würde mich gerne enthalten. Ich enthalte mich auch. Ich auch. Dann haben wir drei Enthaltungen und der Rest ist eine Zustimmung. Ich kann gerade nicht bis zum Ende scrollen, weiß deshalb nicht, ob dem Antrag jetzt zugestimmt wurde. Wie viel sind wir? 2-3 wäre das. Okay, dann ist der... Der ist angenommen. Wir haben uns enthalten. Und zwar ist scheißegal, wie es ausgeht. Dann ist der Antrag angenommen. Ah, fucking Browser. Chrissy, fragst du denn trotzdem mal den Plakat Pirat-Fotografen? Ja, den frage ich auch. Dann nehme ich nochmal eine Anmerkung nochmal auf. Genau, den frage ich auch. So, dann haben wir hier einen Finanzantrag, und zwar geht es um die Aspire-Veranstaltung von Bernd Janotta, Janis Miolios und Bianca Windham. Und es wäre toll, wenn jemand von euch da wäre, um darüber zu sprechen. Also von den dreien ist keiner da. Ich kann da ein bisschen zu sagen, aber nicht wirklich viel. Dann kann ich was dazu sagen. Ja, bitte. Und zwar war der Janis gestern in der AG-Event-Sitzung und hat das da vorgestellt. Da wurde dann gesagt, sie schauen sich das Konzept und die Planung nochmal genauer an und werden das nächste Woche dann entscheiden, ob sie das unterstützen oder nicht. Richtig, Vaku? Richtig. Okay. Dann würde ich sagen, das ist vertagt. Was ist dieses Aspire überhaupt? Ich habe mal danach gegoogelt. Und neben Notebooks sind mir nur Links zu Sportveranstaltungen angezeigt worden. Also soweit ich weiß, wird diese Aspire-Veranstaltung, ich kann dir nicht sagen, was diese Abkürzung bedeuten soll, das soll eine Veranstaltung sein, bei der es darum geht, ja, ich glaube, nicht nur mal mit Piraten über Piraten zu sprechen, sondern halt auch mit anderen Leuten mal darüber zu reden. Also auch Leute von außerhalb einzuladen, Podiumsdiskussionen zu machen. Also eine größere Veranstaltung, die sich um unsere Themen dreht, die halt aber nicht nur Leute beinhaltet, die aus den Piraten kommen. Aber viel mehr kann ich dazu leider auch nicht sagen. Es ist eine Veranstaltungsreihe mit mehreren Veranstaltungen, die in relativ kurzer Folge hintereinander stattfinden sollen und im Bereich der Bildungsthemen, also Bildungsauftrag der Partei zu sehen ist. Und ich kann mal aus der AG Events Protokoll gerade was raussuchen, das vielleicht. Ich war schon dabei, ja. Okay, dann macht Vaku das. Auf jeden Fall ging es darum, dass eben alles en bloc beantragt werden soll, weil sonst quasi alle zwei Wochen auf jeder Vorstandssitzung wieder ein neues Ticket aufgemacht werden muss und damit die Sache eben dann möglichst durchlaufen kann. Ich habe einen Link dazu gefunden und habe ich euch mal da in euren Chat getan. Ich tue den jetzt auch mal kurz ins Pad. Es gibt einen Podcast dazu. So, Aspire steht für eine in Zukunft jährlich stattfindende Politikveranstaltung der Piraten. Das Akronym Aspire leitet sich ab aus Annual Spring Pirate Event und bedeutet gleichzeitig etwas anstreben. Wir streben mit Aspire ein qualitativ hochwertiges Diskussionsforum zu schaffen, das den Dialog zwischen Piratenpartei und Gesellschaft im Blick hat. Wobei ich mich hier frage, ob die Piraten nicht auch die Gesellschaft sind. Naja, Aspire ist zwar eine Veranstaltung der Piratenpartei, soll aber weder thematisch noch parteipolitisch begrenzt sein. Teilnehmer, Referenten und Vortragende werden über politische Anschauungen oder Parteigrenzen hinaus angefragt und eingeladen. Aspire ist ein offenes Politikforum, bei dem Antworten auf aktuelle Fragen der Zeit im Diskurs zwischen Experten, Politikern und Netzgemeinde behandelt werden sollen. Brauchen die Piraten eine Ideologie? Wenn ja, dann welche? Oder haben sie nicht schon längst eine? Oder ist Ideologie gar Idiotie? Wie weit darf Transparenz gehen und wie weit muss sie gehen? Wer darf von wem welche Transparenz verlangen? Wann beginnt Privatsphäre? Urheberrecht, Wirtschaftsordnung, BGE, Energiepolitik und alles, was wir halt sonst so für Themen haben. Diskussionen, Standpunkte, Meinungen, Kontroversen, Erkenntnisse, Polemik und natürlich auch Flausch. So, und es soll aus Podiumsdiskussionen bestehen und interaktiv ausgelegt sein, dass man halt auch mit dem Internet irgendwie interagiert und dass es Livestreams gibt und Analyse-Tool, Meta-Ethics sollen zum Einsatz kommen. Also eine riesige Veranstaltung. Ja, klingt für mich wie FlauschCon 3. Was war FlauschCon 2? Ah, da schweige ich jetzt besser zu. Ach, so ist das. Sieht eindeutig nach einer Bauchlandung aus, aber macht, was ihr wollt. Deswegen würde ich am liebsten die Events-Beurteilung abwarten. Ja, da bin ich auch für. Das hätte ich gerne von der Events mal durchgeguckt. Das hat sich, glaube ich, auch einfach jetzt nur blöd überschnitten, weil wir die Nachricht von den Leuten, die sich das ausgedacht haben, aus technischen Gründen zu spät bekommen haben und eben gestern das nicht entscheiden konnten in der Schnelle. Ich bin für Vertagen. Ich bin ebenfalls für Vertagen. Ja, sure. Ich auch. Ja, wir warten doch sowieso noch auf die AG-Events, ne? Deswegen vertagen wir es ja. Ja. Gut, dann ist das damit vertagt. Dann hat der Kai beantragt, dass wir bitte mal folgende Artikel bestellen. Ja, es geht um Kabelmatten. Und zwar brauchen wir noch Kabelmatten für die Aufstellungsversammlung, damit die Kabel auch nicht zu einer Stolperfalle werden. Und deswegen hatte ich am Montag die AG Technik gebeten, da entsprechendes mal zu veranlassen, dass wir da die Artikel raussuchen. Und der Kai hat das hier verlinkt, da sollte man vielleicht noch ein bisschen drüber arbeiten. Also bei zwei Kabelmatten wären das dann 140,80 Euro. So, da du mit der AG Technik da schon drüber gesprochen hast, hast du da noch irgendwas zu sagen? Gibt Fragen dazu? Nö, also die hatten halt gesagt, dass sie die brauchen, weil sie halt immer wieder auch Veranstaltungen haben und möchten ja nicht unbedingt alles mit Klebeband versauen. Und da ist so eine Kabelmatte halt ganz vernünftige Lösung. Kann man immer wieder einsetzen, die sind robust und ja. Okay, also für mich klingt das relativ vernünftig. Ich würde dem zustimmen. Gibt es Leute, die dagegen stimmen oder sich enthalten möchten? Das scheint nicht der Fall zu sein. Dann ist das damit einstimmig angenommen. Wer bestellt das? Wer bestellt? Ich habe dir deine Frage vorweggenommen. Haha. Ja, wer bestellt es und wo geht es hin? Also es soll nach Dortmund. Das ist die Bitte. Oder Meinerzhagen. Oder nach Meinerzhagen, genau. Aber von Meinerzhagen ist keine Adresse. Könnt ihr, wenn ihr wollt, nach mir schicken, in den Laden, nach Meinerzhagen. Alles klar, gut. Kannst du dann vielleicht nochmal eben deine Adresse an die an den Vorstand schicken, wo das ist mit dem Laden? Ja, schicke ich per E-Mail. Dankeschön. Wer bestellt das dann? Ja, jemand mit Kreditkartenzugriff. Steffi oder Carsten? Link kommt von Kai, oder? Nochmal bitte. Pad. Also nehmen wir dann auch das, was da steht. Also das ist dann endgültiger Preis, ja? Ja, das ist das, was er wollte. Die Kabelmatten sind wahrscheinlich relativ frisch produziert. Ich weiß nicht, ob die sich jemand wirklich in den Laden legen möchte, sondern vermutlich, wenn die ankommen, eher in eine offene Garage, wo sie dann ausdunsten können. Ansonsten, das sollte auf jeden Fall vorher gemacht werden. Das könnte man auch in der Halle irgendwie eingehen. Ja, ich habe ein großes Lager. Die gehen nicht direkt in den Laden. Ich tue sie jetzt auf Lager legen und fertig. Kann ein paar Europaletten auslagern, das ist kein Problem. Okay, also wenn die da ausgebreitet lagern, kannst du das super, weil Gummi riecht nun mal nach Gummi, gerade wenn es frisch produziert ist. Ja, ich hab das schon bedacht. Kein Problem. Danke. Okay, so, Carsten, hast du bestellt? Carsten bestellt. Ja. Gut. Also Carsten bestellt. Dann kommen wir zum nächsten Punkt. AV-Versammlungsraum, Ticket 72164. Und Antragsteller sind Christoph Griegutsch, Axel Braun, Susanne Thomas, Peter Klein, Richard Gröhl. Ist irgendjemand von euch da? Ja, Peter Klein ist hier anwesend. Dann erzähl doch mal. Sieht so aus, wir haben hier die Projektgruppe Bundestagswahl Niederrhein gegründet. Da sind halt die Weselner, die Neusser und die Krefelder zusammengesetzt. Aus dem Grunde, dass Krefeld zweigeteilt ist und ein Teil Wahlkreis halt mit einem Teil von Neuss und einem Teil von Wesel jeweils hat. Wir hatten dann zusammengesessen in verschiedenen Mumble-Sitzungen und hatten dann gedacht, okay, wir machen die Aufstellung gemeinsam in Krefeld. Krefeld ist halt zentral zwischen den beiden Orten, zwischen den beiden Regionen und hatten dann versucht, auch Räumlichkeiten zu finden, die der Größe angemessen ist, zwei Wahlkreise, und hatten ja für den Notfall eine Möglichkeit gefunden, wo wir jetzt auch sonst treffen. Da passen so 50 Leute vielleicht rein. Es sind aber auch zwei Räumlichkeiten getrennt, da müsste mit dem Mikrofon nach hinten übertragen werden. Das war also nicht optimal. Alternativ haben wir halt nur eine einzige weitere Möglichkeit kostenpflichtig gefunden, die halt für einen Tag 210 Euro kostet, was wir hoffentlich nicht ausschöpfen müssen, da es alternativ auch stundenweise noch sogar günstiger ist, sodass es eventuell noch günstiger wird. Aber bevor wir jetzt gar nichts finden, wollten wir uns erstmal absichern, dass wir das ja erstmal in trockenen Tüchern kriegen können. Ja, dazu kann man wahrscheinlich nochmal das wiederholen, was wir bei der letzten Sitzung gesagt haben. Also es ist halt ziemlich teuer. Und die Frage ist, ob ihr eben wirklich schon alles angeguckt habt, also ob ihr euch überlegt habt, dass ihr beispielsweise in Jugendhäuser könnt oder so, ob es wirklich unbedingt eine Kneipe sein muss oder ob ihr nicht ein Vereinsheim oder sowas haben könnt. Weil Da möchte ich an der Stelle was zu sagen, weil ich habe maßgeblich daran mitgesucht und in Krefeld ist an kostenfreien Räumen recht schwierig und 200 ist da echt schon günstig. Wie ist es denn außerhalb von Krefeld? Ich meine, diese Wahlkreise sind ja nicht auf Krefeld beschränkt. War halt angedacht, halt wirklich zentral zu haben. Wir hatten schon zwischendurch geguckt gehabt, das Neusser Wahlbüro, aber da passen auch nur maximal 40 bis 50 Leute vernünftig rein. Alles andere danach wird, nicht mal wirklich vernünftig handelbar. Ich bin auch noch in der Verhandlung mit einer Schule, in der Schulaula sowas zu machen, aber auch da liegen wir bei 150 bis 200 Euro. Wir reden ja auch für Ausstellungsversammlung nicht für einen Wahlkreis, sondern für zwei Wahlkreise gleichzeitig. Das heißt, pro Wahlkreis hätten wir Kosten von 105 Euro. Genau das ist nämlich die Frage. Warum müsst ihr die beide zusammen abhalten? Also ich meine, euch ist ja bestimmt auch klar, dass je größer die Versammlung, desto teurer sind die Räumlichkeiten. Ich denke mal, jeder Wahlkreis wird, wenn es hochkommt, vielleicht 30, 40 Mitglieder zusammenbringen. Wenn ihr da zwei getrennte Wahlkreise habt, habt ihr plötzlich einen Versammlungsraum, der 80 stemmen muss. Also einen Versammlungsraum für 40 Leute bekommst du garantiert ganz günstig. Und ich glaube, es ist auch besser für die Anreise der Leute, wenn sie auch in ihrem eigenen Wahlkreis vielleicht was finden. So war es halt mehrheitlich besprochen, dass wir das halt gemeinsam so war. Ja, in der Projektgruppe halt immer die Fragen, ja, das ist ja ganz schön, wenn die Projektgruppe das Idealbild zeichnet und dann feststellt, oh, das ist doch ein bisschen dürr Lass doch mal gucken, ob es nicht halbe Größe vielleicht auch geht. Kann ich gerne so rantragen, dass gewünscht wird, wenn möglich, dass wir das teilen halt. Ich meine, ihr könnt sowieso keine gemeinsame Versammlung machen, ja? Das ist vollkommen ausgeschlossen. Insofern, die müssen sowieso nacheinander stattfinden. Die ja, Leute das ist aber schon klar, das ist klar, dass wir die getrennt abhalten müssen, hintereinander, ja. Also die Leute haben nichts davon, dass sie da gemeinsam auftauchen, weil die zu völlig unterschiedlichen Zeiten wahrscheinlich auch auftauchen werden. Also insofern wird man wahrscheinlich auch mit einem Raum sogar in Krefeld auskommen, der 40 Personen umfasst. Vielleicht 50, wenn man davon ausgeht, dass die von der späteren Versammlung vielleicht auch ein paar Minuten früher da sind. Kann ich gerne so weiterleiten, wenn es so gewünscht ist. Ja, wäre halt einfach schön, wenn sich da preisgünstigere Alternativen doch irgendwie finden würden. Geht halt nur, wenn es wirklich getrennt gemacht wird, letztendlich dann. Ich weiß nicht, ob wir das Termin nicht hinkriegen, aber wir würden es halt dann versuchen. Also wenn Neuss 2 halt das Wahlkreisbüro haben möchte, dann müssen die einfach nur da anfragen und dann ist schon alleine, wenn man halt einmal Neuss 2 nur hat, dann ist es ja sicherlich so eine Anzahl von Leuten, dass die auch da reinpassen. Für umsonst. Ich wollte gerade sagen, wenn wir die echt getrennt machen, also hintereinander weg und so, und die Leute dann explizit darauf hinweisen, so keine Ahnung, ihr dann und dann, die anderen 5 Stunden, 4 Stunden später, ist das da, soll das da kein Problem sein? Kann ich gerne so weitergeben, ist kein Problem für mich. Dann wäre das schön, wenn du das so weitergeben könntest. Danke, Peter. Okay, danke schön. Ist es jetzt dann vertagt oder abgewiesen oder behandelt oder? Du könntest abstimmen, ich würde es aber ablehnen. Also ich glaube nicht, dass dieser Antrag nochmal gestellt wird in der gleichen Art und Weise. Wenn er aufrechterhalten wird, werde ich ihn ablehnen. Vertagen bringt nichts, dann müsste man später abstimmen. Würde ich immer noch Nein zu sagen. Abweisen gibt keinen formellen Grund, den Antrag abzuweisen. Bleibt nur zurückziehen oder abstimmen. Genau. Alleine kann ich den nicht rückziehen, also solltet ihr den aber abstimmen. Gut, wer ist für diesen Antrag? Wer enthält sich? Ich enthalte mich. Dann schließe ich daraus, dass die anderen dagegen sind. Damit ist der Antrag abgelehnt. Okay, danke schön. Sehr gern. So, dann haben wir da keine weiteren Anträge, aber ich würde gerne nochmal die Leute, die da sind, fragen, ob ihr noch irgendetwas habt, worüber ihr sprechen möchtet. Ja, wir haben doch noch den Finanzantrag aus dem Portal. Stimmt. Der ist aber noch nicht im Pad, oder? Nee. Hat jemand mal so eine Finanzstruktur? Ja, bis unten, bisschen in der weiter letzten unten. Zeile. Okay, Moment. Da könnt ihr schon mal lesen. Ich kopiere den Rest dazu. So. Ahoi, da laut Beschluss zum Antrag 70303. Der Landesverband nur 50 Euro zuzüglich 7% Mehrwertsteuer der Kosten für die Aufstellungsversammlung zum Direktkandidaten für den Wahlkreis 92 Euskirchen-Rhein-Erft-Kreis 2 übernimmt, beantragen wir hiermit den Anteil aus dem Budget des Rhein-Erft-Kreises dazu kommen soll. Dieser beträgt 37,45 Euro. Der gleiche Anteil wird auch vom Kreisverband Euskirchen übernommen. Unser Anteil soll auf das Konto des Kreisverbandes Euskirchen überwiesen werden, der dann die Rechnung begleichen wird. Das Kreisbüro des Rhein-Erft-Kreises unterstützt diesen Antrag. Unterstützer sind Raphael Ast, Johannes Milios, Kevin Schmitz, Björn Sebastian. Bin etwas verwundert, dass wir neuerdings Nettobeschlüsse machen, aber okay. Das hatte ich einfach so übernommen nach der Auskunft vom Schatzmeister von Euskirchen. Ich habe mich damit inhaltlich nicht beschäftigt. Ja, ich meine, wenn die Rhein-Erft-Piraten das wünschen, dann gibt's für mich keinen Grund, da Nein zu sagen. Ist jemand gegen diesen Antrag? Enthält sich jemand? Dann ist der Antrag damit angenommen. So. Hat sonst noch jemand irgendwas für Sonstiges vom Vorstand oder sind noch Fragen aus dem Zuhörerraum? Ich hab noch was für Sonstiges. Dann bitte. Wir müssen noch dringend über die Gebärdendolmetscher sprechen. Da haben wir ja 3 Angebote bekommen. Wir sollten uns entscheiden, welches wir nehmen möchten, weil wir ja auch denen dann noch Bescheid geben müssen. Sonst sind die Termine nachher weg. Ja, nach welchen Kriterien entscheiden wir uns denn? Nach Preis oder einfach erstmal anfragen, welche überhaupt noch keinen Termin da hat? Also ich wäre grundsätzlich fürs günstigste Angebot erstmal, sofern es noch verfügbar ist, und dann weiterschauen, welches dann noch da ist. Reicht denn überhaupt eine am Tag oder braucht man nicht sowieso 2, weil die sich abwechseln müssen, mal Pause machen und so? Es waren ja pro Angebot mehrere drin. Ach so, ja dann. Ich finde leider gerade das Ticket nicht dazu. Nur 3. Ich glaube 6, 9, 7, 2, so. Die Matten sind bestellt. So, da ist einmal ein Angebot von zwei Dolmetschern, je 20 Stunden mit Fahrzeit für 3.500 Euro insgesamt für beide Tage. Ich weiß aber, da war noch ein anderes bei ohne Fahrtkosten. Also dann würde ich halt sagen, das günstigere und dann fragen, ob sie dann bei dem Termin noch können und wenn ja, dann nehmen wir die. Steffi, würdest du dich darum kümmern? Ja, mache ich dann. Okay. So, dann sind Leute im Sprechenraum. Wer möchte denn zuerst? Ich nehme AEGP. Ja, ich hätte eine Frage an den Vorstand, speziell an Darkwind. Ich hatte heute auch schon auf Band gesprochen, beziehungsweise eine E-Mail geschickt. Wir haben ja seit 1.1. eine Geschäftsstelle in Iserlohn, so eine von diesen Satelliten, die da jetzt eingerichtet werden. Da ist der Mietvertrag noch beim Vorstand. Wann kann ich damit rechnen, dass der zugeschickt wird? Also der Mietvertrag ist in der Post. Da, was allerdings ein Problem noch ist, dass der Vermieter keine Unterschrift drauf gesetzt hat. Insofern warte ich noch auf die Rückantwort des Vermieters. Ja, ich bin der Hausverwalter des Objekts. Also, okay. Genau. Also und ich bin auch Pirat. Ich habe das vermittelt, das Ganze für den günstigen Preis. Dieser Mietvertrag darf auf keinen Fall also an den Eigentümer. Nein, ich habe es nicht nach Frankreich geschickt. Das ist sehr wichtig. Und ich würde das zurückbekommen und dann unterschreiben und dann an euch zurückschicken. Ich muss allerdings euch noch die Adresse mailen dann. Welche Adresse denn? Habt ihr die Adresse von mir? Also ich mache, wie gesagt, die Hausverwaltung. Also ich habe das, oh Gott, ich weiß nicht mehr, wo ich das hingeschickt habe. Irgendwo nicht Frankreich. Also bei uns ist es noch nicht angekommen und der Achim Ossenbech, der das Ganze vom Märkischen Kreis aus macht, hat es auch nicht. Kann man, okay. Kann man das feststellen, wo das hingegangen ist? Schwierig, ist halt in der Post. Ich guck mal. Ich habe ja einen Brief geschrieben, ein Anschreiben dazu. Ja, das wäre gut. Und dann, ich habe eine Mail heute geschickt an deine Mailadresse über Piratenpartei, dass du mir dann kurz eine Rückmail machst, wo das hingegangen ist, beziehungsweise... Ja. Okay, dann suche ich mir die E-Mail raus und dann melde ich mich bei dir. Dankeschön. Generell, wo wir beim Thema sind, wie sieht es denn aus? Ich war leider nicht, ich war leider verhindert, als es vorgestellt wurde mit den Satelliten. Es ist nicht in der Vorstandssitzung, glaube ich, konkret vorgestellt worden. Aber wir haben es jetzt an mehreren Gelegenheiten halt vorgestellt. Einmal über die E-Mail und dann halt auch in der Regiomambel, wo es vorgestellt worden. Ja, gibt es dazu jetzt noch Redebedarf, also Satelliten oder zu dem Vertrag? Gut. Husky, möchtest du jetzt, weil eigentlich wollten wir das ja in den nicht öffentlichen Teil tun, oder hast du noch eine andere Frage? Wäre was anderes. Dann sprich. Ich hatte die arme Steffi schon mich bei ihr ausgewandt. Und zwar fände ich es ganz schön, jetzt wo auch Carsten da ist, wenn der Landesvorstand sich nochmal Gedanken macht über das Anmahnverfahren, obwohl ich unter Mahnung natürlich auch nach einer freundlichen Zahlungsaufforderung eine Geldaufforderung verstehe. Beziehungsweise ihr scheint das ja so zu sehen, dass ihr nur eine Zahlungsaufforderung macht und mehr nicht. Da wäre eine klare Stellungnahme ganz lieb. Und ich persönlich finde es super, wenn ihr das irgendwie hinkriegen würdet, dass ihr bei säumigen Zahlern auch noch das Geld eintreibt, nach einer freundlichen Aufforderung. Hast du was dazu sagen? Ich kann dazu was sagen. Ich kann sagen, wie wir es in der Vergangenheit gemacht haben. Da sind wir tatsächlich hingegangen und haben eine Art Mahngebühr erhoben. Ja, das waren, glaube ich, erst 2,50 Euro. Also die erste Runde war kostenlos, zweite Runde war 2,50 Euro, dritte Runde war 5 Euro. Da muss ich halt immer ganz klar darüber sein, dass wir wenig in der Hand haben. Ne? Wenn die nicht zahlen, zahlen die nicht. Deswegen ist das manchmal ein bisschen witzlos. Wir haben das immer damit begründet, und das stimmt ja auch, dass wir ab Runde 2 uns dann wirklich Papier zur Hand genommen haben, oder nee, Runde 3 erst, aber wir haben halt dann irgendwann Papier in die Hand genommen, Brief geschrieben und geschickt und haben halt Bearbeitungsgebühren draufgeschlagen, aber glaubt nicht, dass ihr die immer bekommt. Das kann man machen. Ja, Carsten, er möchte, dass wir das sogar bis zum Vollstreckungsverfahren halt beitreiben. Ja. Das haben wir ja letztlich schon mal im Dicken Engel wurde darüber gesprochen. Alex hat ihm auch kurz noch die rechtliche Situation dazu erläutert, dass das halt bei uns etwas schwieriger ist. Ja, ich habe mich daraufhin ja erkundigt. Das ist aber eigentlich egal. Also das Problem, was ich halt habe, ist, oder was ich halt sehe, ist, dass wir gesagt haben, in dem Fall war Steffi, dass eine Zahlungsaufforderung geschrieben werden soll von Carsten. Gut, jetzt gab es da Verzögerungen, davon jetzt mal ganz ab. Aber ich bin der Meinung, wenn jemand in einen Verein oder in eine Partei eintritt und das auch unterschreibt, dann hat er auch eine Verpflichtung. Und ich verstehe ja, dass manche Leute dieser Verpflichtung nicht nachkommen. Das muss ich wohl akzeptieren. Hindes bin ich der festen Überzeugung, dass die Einkommen, die Einnahmen, nicht Einkommen, sorry, dass die die Einnahmen, die wir generieren, durch Anmahnung von säumigen Zahlern höher ist wie der Ausfall, denn der wäre so oder so null. Ich glaube nicht, dass wir am Ende sogar auf Kosten sitzen bleiben. Das kann ich mir nicht vorstellen. Und aufgrund der Solidarität finde ich es wichtig, wenn alle, die nicht bezahlt haben, ihren Mitgliedsbeitrag dazu aufgefordert werden. Natürlich erstmal freundlich, aber im Zweifel, wie es bei jedem Verein ist, durchknallen bis zum Ende und hoffen, dass sie halt ihre Gelder bezahlen. Also davon möchte ich mich ganz eindeutig distanzieren. Ja. Also ich halte das für grob fahrlässig, irgendwas mit einem Klageweg zu machen. Wir sind eine Partei. Wir haben einen grundgesetzlichen Auftrag, die Willensbildung, die politische voranzutreiben und nicht als Wirtschaftsunternehmen zu fungieren. Deswegen gibt es auch die staatliche Teilfinanzierung. Ich werde so etwas auf keinen Fall auch nur im Ansatz mittragen. Niemals. Zumal eigentlich auch wir gegen die Abmahnungen sind. Also wirkliche Abmahnungen. Das ist es in dem Fall für mich. Wir haben das letztens schon eingängig diskutiert. Das ist absoluter Schwachsinn. Also, das ich weiß ich nicht, das geht halt einfach nicht so. Das ist, wir sind halt eben, wie gesagt, kein Wirtschaftsunternehmen, was seine eigenen Leute rausklagen will und sowas. Wir haben ein gewisses Selbstverständnis, auch was unsere Mitglieder angeht, da eben allein basierend auf Vertrauen und auf Freiheiten und sowas. Und weiß ich, da regt sich mir schon einiges, wenn ich daran denken würde, wir würden jetzt Mitglieder irgendwie abmahnen. Man kann zwar eben mal, meinetwegen per E-Mail, weil wir haben eben gehört, so viele sind es nicht, bitte ich keine E-Mail haben, eine Erinnerung schicken irgendwie bei Gelegenheit, aber da soll es doch auf jeden Fall aufhören. Also abgesehen von der Außenwirkung jetzt halt. Ich akzeptiere eure Meinung zu dem Thema, ist absolut okay. Ich wollte es halt nur einmal in der Vorstandssitzung thematisiert haben. Wenn ihr das ablehnt, dann ist das völlig okay. Ich möchte nur zu bedenken geben, dass die politische Willensbildung im Moment zumindest aus meiner Sicht hier, wo ich die Zahlen sehe, stark eingeschränkt ist, da wir nahezu 45% haben, die nicht ihre Mitgliedsbeiträge bezahlen. Und diese politische Willensbildung, die mir durch das Geld fehlt, was sie eigentlich bezahlen müssten, kommt uns ja auch nicht zugute. Also das wäre aus meiner Sicht, was Alex als Argument gebracht hat. Ich akzeptiere es, ich verstehe es, aber ist für mich kein zwingendes Argument und hat auch mit Wirtschaftsunternehmen nichts zu tun, aber ist okay. Okay, Nachtrag nochmal, weil es jetzt offiziell ist, ist in allen anderen Parteien nicht anders. Das okay. Ist so nicht korrekt, aber okay. Ja, wir orientieren uns ja so nicht so gerne an anderen Parteien. Wir werden natürlich anschreiben, ganz klar. Da wird dann freundlich drum gebeten, aber wir werden auch immer auf der freundlichen Seite bleiben. Können die Bearbeitungsgebühr sicherlich geltend machen, weil das wird uns Geld kosten letztendlich, weil das ist ein Zeitaufwand, den wir da betreiben müssen. Und wenn es dann nachher noch die Bürokraft eventuell macht, kostet es uns sowieso Geld. Das ist das auf jeden Fall, aber nicht zum Mahnverfahren, zum Gerichtlichen. Also da bin ich auch strikt gegen, das sollten wir auf keinen Fall tun. Außerdem, was wäre denn gewesen, wenn der Mensch diesen Antrag bei uns nicht eingereicht hätte? Das sind meistens die passiven Mitglieder, die wirklich passiven, die nicht zahlen und die haben keine VKV-Anträge gestellt, die haben kein, ich sag mal in Anführungsstrichen, Geldverbrauch von uns. Das mag ganz harte Ausnahmefälle geben, ja, aber der Großteil von denen, die nicht zahlen, sind einfach wirklich passive Mitglieder. Wenn ich mal ganz kurz noch was dazu sagen darf, ich habe das ja für Aachen gemacht, also im Grunde für den ganzen Kreis so eine freundliche Erinnerung und nur damit das auch nochmal auch klar wird, was das bedeutet. Wir lagen auch unter 50% Zahlerquote in Aachen und das ist halt innerhalb von 6 Wochen nach diesem Mahnlauf, der auch 2 Schritte hatte, erst ein E-Mail-Mahnlauf und dann nochmal bei Rückläufern oder ohne E-Mail-Adresse per Brief, ist das bei uns auf knapp unter 80% Zahlerquote gelandet. Steffi, hätte ich dann die Erlaubnis von dir, das für Lippe ebenfalls zu tun, weil wir bis jetzt ja so verblieben sind, dass die KVs das nicht machen, weil es ja vom LV passiert, oder warte ich den LV ab? Also es ist nach wie vor so, dass ich oder dass wir gesagt haben, dass wir in naher Zukunft die Zahlungserinnerung schicken wollen und dass es wenig zielführend ist, dass wenn ihr die jetzt verschickt, die Mitglieder zweifach angemahnt werden. Dadurch steigt die Zahlungsmotivation nicht unbedingt. Gut, dann warte ich weiterhin ab, danke. Danke. Ich würde das Thema damit gerne abschließen, dass sonst keiner mehr eine Frage hat. Doch, ich habe noch eine. Kommen wir zu was völlig anderem. Ich habe eine Frage an Alexander. Du hast ja bereits einen Kandidaten-Podcast veröffentlicht und dich auf diesem Wege für eine Kandidatur auf der Landesliste beworben. Im Kandidatenportal hast du allerdings bislang noch kein Profil angelegt oder zumindest kein öffentliches. Das hat das einen nicht bestimmten Landesvorstandssitz. Ich wollte gerade sagen, das ist an dieser Stelle bitte. Antworten. Also, ja, in der Tat. Also, das gehört nicht in die Vorstandssitzung. Und du möchtest dazu auch jetzt nicht Stellung nehmen. Ich werde in der Vorstandssitzung überhaupt nichts zu irgendwelchen Kandidaturen sagen. Also ich möchte das auch als Moderation für heute unterbrechen. Wenn du da was zu wissen möchtest, dann schreib es dem Alex bitte eine E-Mail oder so. Aber ich finde, das hat hier überhaupt nichts zu suchen und mach das bitte irgendwie auf einem anderen Weg. Ruf ihn an oder so. So, Krittel bitte. Hallo, ich soll fragen, ob der Landesvorstand uns in Duisburg bei der Aufstellungsversammlung uns unterstützt und Alex schickt, der eventuell dann auch die Aufstellungsversammlung leitet. Das wird schwierig, ihr habt ja am 12., ne? Ja, am 12. um 15 Uhr Akkreditierung, um 16 Uhr soll es dann losgehen. Ich glaube, da müssen wir eine andere Lösung finden, aber ich werde euch insofern unterstützen, dass ich euch die Mitgliederdaten gebe und so weiter. Ich wollte sowieso dann morgen, übermorgen nochmal mit den Leuten telefonieren und der Kai Baumann wird ebenfalls nochmal auf euch zukommen, die ihr jetzt die Versammlung habt. Ich komme da auf jeden Fall nochmal auf euch zu. Also wenn ich am 15 wieder gesund bin, oder sein sollte, wer auch immer der Talk hat, bitte wieder ausmachen, dann kann ich das auch gerne übernehmen. Also es geht uns halt darum, dass wir wissen, ob jemand kommt, ansonsten würde sich halt jemand vom KFOR dann entsprechend vorbereiten. Ich war an dem Tag leider schon einen Termin. Dann würde ich euch empfehlen, euch entsprechend vorzubereiten und sollte Daniel das Gefühl haben, er schafft das, kann er ja immer noch spontan Bescheid geben. Okay. Tust mir einen Gefallen, schickst mir nochmal eine Mail mit den Einladungsdaten, wann und wo das ist, an daniel.neumann@piratenpartei.nrw.de, bitte. Mache ich, danke. Okay, danke. Hat noch jemand eine Frage und möchte zu uns nach oben kommen? Okay, das scheint nicht der Fall zu sein. Möchte der Vorstand noch irgendwas? Habt ihr irgendwas noch, was ihr sagen wollt? Gut, dann bedanke ich mich, dass ihr alle gekommen seid, um zuzuhören und uns Fragen zu stellen und Anträge einzureichen und so weiter. Ihr und ich hören uns am 19., dann ist ja wieder meine Sprechstunde. Und dann würde ich den öffentlichen Teil beenden und den nicht... Stopp. Was habe ich falsch gemacht? Du hast keinen neuen Termin festgelegt. Mist, der neue Termin. Ah, ich wusste... Und so jemand will Diplomarbeit machen, also... Ja, echt. Gehen wir in den alten. Es frisst mein Gehirn. Gehen wir in den alten Turnus zurück oder neuer jetzt? Bitte alt. 14 Tage sind in Ordnung. Ja, 14 Tage sind doch gut. Nein, wir haben jetzt 3 Wochen gemacht. Das heißt, wir haben um eine Woche verschoben. Ob wir jetzt nächste Woche machen, 14 Tage oder 3 Wochen? Ich wäre für 14 Tage. Wir hatten ja nur über die Feiertage gesagt, dass wir eine Woche länger machen quasi. Also in 14 Tagen wieder. Also vor der AV Pampa. Ja, auf jeden Fall. Gut, wann möchtet ihr denn? Ich kann nicht am 22. Ich kann nicht am 23. Da kann ich auch nicht. Ich möchte nicht am 24. Wie Entschuldigung, Alex, ich habe dich nicht verstanden. Ich möchte nicht am 24. Da bin ich blau. Hast du Geburtstag? Ja, morgen 24. Ich würde den Alex ja gerne mal in der Sitzung blau erleben. Also der 21. Ein Montag. Was hat die Tage? Warum eigentlich nicht? Ich meine, wenn die AV Pampa am Wochenende ist, haben wir da gegebenenfalls nochmal 3-4 Tage Vorlauf, wenn noch irgendwas zu klären sein sollte durch die Sitzung. Das ist eigentlich ausnahmsweise, glaube ich, gar nicht verkehrt. Stimmt, die Technik hat dann noch Sitzung montags, ja. Ich finde Montag hervorragend. Widerspricht irgendjemand dem Montag außer Carsten, der noch nicht genau weiß? Montag ist toll. Wie viel Uhr? 20.30 Uhr, gleicher Ort, gleiche Zeit. Ich hätte auch nichts gegen 20 Uhr. Ich aber. Nee, 20 Uhr schaffe ich nicht. Okay. Dann 20.30 Uhr, es ist beschlossen. Darf ich jetzt das Ende der Sitzung machen? Ja. Vielen Dank. Ich ende diese Sitzung um 23.19 Uhr. Aber bis ich zu Ende geredet habe, ist es 20 mit einem Tusch und wir verpuffen in den nicht öffentlichen Teil. Intro- und Outro-Musik von Matthias Westlund. East meets West. Veröffentlicht unter Creative Commons Lizenz. Nicht kommerzielle Nutzung und Remix erlaubt. Krähennest bei Twitter @krähennest mit AE.